Wallenstein. Nach dem gleichnamigen Theaterstück von Friedrich Schiller mit den Teilen Wallensteins Lager und Die Piccolomini. Musik Rolf Unkel. Hörspielbearbeitung und Regie Leopold Lindberg. Zerfallen sehen wir in diesen Tagen die alte feste Form, die einst vor 150 Jahren ein willkommener Friede Europens Reichen gab, die teure Frucht von 30 jammervollen Kriegesjahren. Noch einmal lasst es Dichters Fantasie die düstere Zeit an euch vorüberführen und blicket froher in die Gegenwart und in der Zukunft hoffnungsreiche Ferne. In jenes Krieges Mitte stellt euch jetzt der Dichter. 16 Jahre der Verwüstung, des Raubs, des Elends sind dahingeflohen. In trüben Massen gäret noch die Welt und keine Friedenshoffnung strahlt von fern. Ein Tummelplatz von Waffen ist das Reich. Der Bürger gilt nichts mehr, der Krieger alles. Straflose Frechheit spricht den Sittenhohn und rohe Horden lagern sich verwildert im langen Krieg auf dem verheerten Boden. Wie sie juchzen, das Gott erbarm. Alles das geht von des Bauernfälle. Schon 8 Monate legt sich der Schwarm uns in die Betten und in die Ställe, dass wir für Hunger und Elend schier nagen müssen die eigenen Knochen. War's doch nicht ärger und krauser hier, als der Sachs noch im Land lebt pochen. Und die nennen sich Kaiserliche. Vater, es wird nicht gut ablaufen. Bleiben wir von dem Soldatenhaufen. Ei was, sie werden uns ja nicht fressen. Treiben sie's auch ein wenig vermessen. Nehmen sie uns, das unsere in Scheffeln, müssen wir's wiederbekommen in Löffeln. Ein Hauptmann, den ein anderer erstach, ließ mir ein paar glückliche Würfel nach. Die will ich heute einmal probieren, ob sie die alte Kraft noch führen. Es will der Bauer da. Vorteilung. Gnädige Herren, einen Bissen und Trunk haben heute nichts Warmes gegessen. Das muss immer saufen und fressen. Nichts gefrühstückt, der trinkt und... Meinst du, man hat uns ohne Grund heute die doppelte Löhnung gegeben, nur dass wir flott und lustig leben? Die Herren Generäle und Kommandanten, die sich so dick hier zusammenfanden, sind nicht für die Langweil her bemüht. Und das Gemunkel und das Geschicke... Und von Wien die alte Perücke, die man seit gestern herumgehen sieht. Wieder so ein Spürhund. Gebt nur Acht, der die Jagd auf den Herzog macht. Er ist ihnen zu hoch gestiegen. Möchten ihn gern herunterkriegen. Aber wir halten ihn aufrecht. Wir dächten doch alle wie ich und ihr. Sieh, da treffen wir lustige Kompanie. Glück zur Ankunft, ihr Herren. Was, der Blitz? Das ist ja die Gustl aus Blasewitz. Und er ist wohl gar Monsieur der lange Peter aus Itzehoe. Ja. Der seines Vaters goldene Füchse mit unserem Regiment hat durchgebracht zu Glückstadt in einer lustigen Nacht. Und die Fehler vertauscht mit der Kugelbüchse. Ei, das sind wir ja alte Bekannte. Und treffen uns hier im böhmischen Lande. Heute da, Herr Vetter, und morgen dort. Wie einen der raue Kriegesbesen fegt und schüttelt von Ort zu Ort. Bin ich jetzt weit herum gewesen. Willst ihr glauben, das stellt sich da. Bin hinauf bis nach Temmisch war gekommen mit dem Bagagewagen, als wir den Mansfelder täten jagen. Lag mit dem Friedländer vor Stralsund. Trinken wir dort die Wirtschaft zugrund. Jetzt will ich's im böhmischen Land probieren, alte Schulden einkassieren. Ob mir der Fürst hilft zu meinem Geld. Und das dort ist mein Markethänderzelt. Nun, da trifft sie alles beisammen an. Doch wo hat sie den Schottländer hingetan, mit dem sie damals herumgezogen? Der Spitzbub, der hat mich schön betrogen. Fort ist er, mit allem davon gefahren, was ich mir mit am Leibe ersparen. Nicht mir nichts als den Schlingel da. Mutter, sprichst du von meinem Papa? Lolo, das muss der Kaiser ernähren. Die Armee sich immer muss neu gebären. Was? Sie wollen fort? Gleich, gleich. Ei, wer ist denn das kleine Schelmengesicht? Es ist meine Schwester Kind aus dem Reich. Ei, also eine liebe Nichte. Bleib sie bei uns doch, artiges Kind. Gäste dort zu bedienen sind. Au! Das Mädchen ist kein übler Bissen. Und die Muhme beim Element. Was haben die Herren vom Regiment sich um das niedliche Lärfchen gerissen? Euch zur Gesundheit, meine Herren. Lasst uns hier ein Plätzchen nehmen. Wir danken schön. Von Herzen gern. Wir rücken zu. Willkommen in Böhmen. Ihr sitzt hier warm. Wir in feindes Land mussten derweil uns schlecht bequemen. Dafür sind wir des Friedländers Regiment. Man muss uns ehren und respektieren. Das ist für uns andere kein Kompliment. Wir ebenso gut seinen Namen führen. Ja, ihr gehört auch so zur ganzen Masse. Ihr seid wohl von einer besonderen Rasse. Der ganze Unterschied ist in den Röcken. Und ich ganz gern mag in meinem stecken. Herr Jäger, ich muss euch nur bedauern. Ihr lebt so draußen bei den Bauern. Der feine Griffe, der rechte Ton, das lernt sich nur um des Feldherrn Person. Sie bekam euch übel die Lektion. Wie er räuspert und wie er spuckt, das habt ihr ihm glücklich abgeguckt. Aber sein Genie, ich meine sein Geist, sich nicht auf der Wachparade weist. Wetter auch, wo ihr nach uns fragt. Wir heißen es Friedländers wilde Jagd und machen dem Namen keine Schande. Ziehen frech durch Feindes- und Freundeslande, querfeldein durch die Saat, durch das gelbe Korn. Sie kennen das holkische Jägerhorn. Nun, da sieht man's. Das Aus und Braus macht denn der den Soldaten aus? Das Tempo macht ihn, der Sinn und Schick, der Begriff, die Bedeutung, der feine Blick. Die Freiheit macht ihn! In euren Fratzen, was ich mit euch soll darüber schwatzen. Flott will ich leben und müßig gehen, alle Tage was Neues sehen. Drum hab ich meine Haut dem Kaiser verhandelt, dass keine Sorg mich mehr anwandelt. Was war das nicht für ein Placken und Schinden? Mein Gustav, dem Schweden, dem Leuteplager. Der machte eine Kirche aus seinem Lager, ließ Betstund halten des Morgens, gleich bei der Reveille und beim Zapfenstreich. Dirnen, die ließ er gar nicht passieren, mussten sie gleich zur Kirche führen. Da lief ich und's nicht ertragen mehr. Jetzt geht's dort auch wohl anders her. Und wie lang denkt ihr es hier auszuhalten? Spaß nur! Solange der Friedland tut walten, denk ich euch, mein Seelan kann entlaufen. Kannst der Soldat wohl besser kaufen? Da geht alles nach Kriegesitt. Da dreh ich auf mit beherztem Schritt. Da fragt niemand, was einer glaubt. Es gibt nur zwei Dinge überhaupt, was zur Armee gehört und nicht. Und nur der Fahne bin ich verpflicht. Jetzt gefällt ihr mir, Jäger. Ihr sprecht wie ein friedländischer Reitersknecht. Der Fürstkommando nicht wie ein Amt, wie ein Gewalt, die vom Kaiser stammt. Ein Reich von Soldaten wollt ihr gründen, die Welt anstecken und entzünden, sich alles vermessen und unterwinden. Still, wer wird solche Worte wagen? Was ich denke, das darf ich sagen. Das Wort ist frei, sagt der General. Kamerad, lass er das unterwegen. Wer Henker hat sich da reinzulegen? Ich will's ihm nur sagen, die Dirn ist mein. Der will ein Schätzchen für sich allein. Der Abona ist dabei Trost, der sagt, ja. Was er Pachtes haben im Lager. Eine Dirne schön Gesicht muss allgemein sein, wie Sonnenlicht. Lustig, lustig, da kommen die Prager. Juchherr, Tunt und Deck, was geht da hoch, Herr? Bin auch dabei. Ist das eine Armee von Christen? Sind wir Türken? Sind wir Antibaptisten? Treibt man so mit dem Sonntagssport, als hätte der allmächtige Gott das Chiragrah, könnte nicht reinschlagen. Ist jetzt Zeit zu uns aufgeladen, zu Banketten und Feiertagen. Quitix datis otiosi. Was steht hier und legt die Hände in Schoß? Die Kriegsfurie ist an der Donau los. Das Bollwerk des Bayerlands ist gefallen. Regensburg ist in des Feindes Krallen. Und die Armee liegt hier in Böhmen, pflegt den Bauch und lässt sich's wenig grämen. Kümmert sich mehr um den Krug als den Krieg. Hetzt lieber den Schnabel als den Sabel. Hetzt sich lieber herum mit der Dirn. Frisst den Ochsen lieber als den Ochsenstirn. Die Christenheit trauert in Sach und Asche. Der Soldat füllt sich nur die Tasche. Und das römische Reich, das Gott erbarm, sollte jetzt heißen römisch arm. Der Rheinstrom ist worden zu einem Peinstrom. Die Klöster sind ausgenommen in Äster. Die Bistümer sind verwandelt in Wüsttümer. Die Abteien und die Stifter sind nun Raubteien. und Diebesklöfter. Und alle die gesegneten Deutschländer sind verkehrt worden in Elender. Woher kommt das? Das will ich euch verkünden. Da schreibt sich her von euren Lastern und Sünden, von dem Gräuel und Heidenleben, dem sich Offiziere und Soldaten ergeben. Es ist ein Gebot. Du sollst den Namen deines Herrgotts nicht altlaut kramen. Und wo hört man mehr blasphemieren als hier in den friedländischen Kriegsquartieren? Wenn man für jeden Donner und Blitz, den ihr losbrennt mit eurer Zungenspitz, die Glocken müsst läuten im Land umher, es wäre bald kein Messner zu finden mehr. Der Josua war doch auch ein Soldat. König David erschlug die Goliath. Und wo steht er geschrieben zu lesen, dass sie solche Fluchmäuler sind gewesen? Muss man den Mund doch, ich sollte meinen, nicht weiter aufmachen zu einem Helfgott als zu einem Kreuzerkalot? Wieder ein Gebot ist, du sollst nicht stehlen. Ja, das befolgt ihr nach dem Wort, denn ihr tragt alles offen vor. Vor euren Klauen und Geierskriffen, vor euren Praktiken und bösen Kniffen ist das Geld nicht geborgen in der Truhe, das Kalb nicht sicher in der Kuh. Ihr nehmt das Ei und das Huhn dazu. Was sagt der Prediger? Contentis tote, begnügt euch mit eurem Kommissbrote. Aber wie soll man die Knechte loben? Kommt doch das Ärgernis von oben. Wie die Glieder, so auch das Haupt. Weiß doch niemand, an wen der glaubt. Und Soldaten mag er schimpfen, den Feldherrn soll er uns nicht vorgeben. Oh, Bramarpas und Eisenfresser will einnehmen alle festen Schlösser. Stopft ihn keiner sein Lästern. Oh, ein Teufelsbeschwörer und König Saul. Was? So ein Jehu und Holofern verleugnet wie Petrus seine Meister und Herren. Drum kann er den Hahn nicht hören krähen. Affe, jetzt ist doch nicht geschehen. So ein listiger Fuchs, Herodes. Sei still! Fuchs des Todes! Lässt sich nennen den Wallenstein. Ja, freilich ist er uns allen ein Stein des Anstoßes und des Ärgernisses. Und solang der Kaiser diesen Friedeland lässt halten, so wird nicht Frieden lassen. Sag mir, was meint er mit dem Göckelhahn, den der Feldherr nicht krähen hören kann? Es war wohl nur so gesagt, ihm zum Schimpf und Tone. Da will ich euch dienen. Es ist nicht ganz ohne. Denn das weiß ja die ganze Welt, dass der Friedländer einen Teufel aus der Hölle im Solde hält. Sie sagen, er lese auch in den Sternen die künftigen Dinge, die nahen und fernen. Greift ihn im Schild! Schlag zu! Schlag zu! Hilfe! Barmherzigkeit! Hol mich der Teufel, lass jetzt schieben! Da muss ich dabei sein! Schelmen und Diebe! Kavertin, was setzt euch so ein Eifer? Lump, der Spitzhut, der Straßenläufer! Das muss mir in meinem Zelt passieren! Es beschimpft mich bei allen Herren Offizieren! Häschen, was gibt's denn? Was wird's geben? Da erwischen Sie einen Bauern eben, der falsche Würfeltät bei sich haben! Sie bringen ihn hier, mit seinem Knaben! Er muss baumeln! Kupferfuß! Das Mandat ist noch kürzlich ausgegangen! In einer Stunde sehe ich ihn hangen! Böses Gewerbe bringt bösen Lohn! Das kommt von der Desperation! Denn seht, erst tut man sie ruinieren, das heißt sie zum Stehlen selbst verführen. Was? Was? Ihr redet ihm das Wort noch gar, dem Hunde? Tut auch der Teufel plagen? Der Bauer ist auch ein Mensch, sozusagen. Lass sie gehen, sind Tiefenbacher, gevatter Schneider und Handschuhmacher. Zum Profoss! Zum Profoss! Friede! Was gibt's mit dem Bauern da? Ist ein Schelm, hat im Spiel betrogen. Hat er dich betrogen etwa? Ja, und hat mich rein ausgezogen. Wie? Du bist ein friedländischer Mann? Kannst dich so wegwerfen und blamieren, mit einem Bauer dein Glück probieren? Der laufe, was er laufen kann. Der macht kurze Arbeit, ist resolut. Das ist mit solchem Volke gut. Was ist für einer? Ist kein Böhm? Es ist ein Wallon. Respekt vor dem, von des Pappenheims Kürassieren. Ist auch gewiss? Wer brachte es aus? Ich hab's aus des Obers eigener Munde. Zum Teufel, wir sind nicht ihre Hunde. Was haben die da? Sind voller Gift? Ist was, ihr Herren, das uns mitbetrifft? Es hat sich keiner drüber zu freuen. Sie wollen uns in die Niederland leihen. Kürassiere, Jäger, reitende Schützen sollen 8000 Mann aufsitzen. Was? Da sollen wir wieder wandern? Bin ich seit gestern zurück aus Flandern. Ihr Butlerischen sollt auch mitreiten. Und absonderlich wir Wallonen. Ah, das sind ja die allerbesten Schwadronen. Den aus Mailand sollen wir hinbegleiten. Den Infanten? Das ist ja kurios. Den Pfaffen? Da geht der Teufel los. Wir sollen von dem Friedländer lassen, der den Soldaten so nobel hält, mit dem Spanier ziehen zufällt, dem Knauser, den wir von Herzen hassen? Nein, das geht nicht. Wir laufen fort. Was zum Henker sollen wir dort? Dem Kaiser verkauften wir unser Blut und nicht dem hispanischen Roten Hut. Lasst euch bedeuten. Hört mich an. Mit dem Gerät da ist nicht getan. Ich sehe weiter als ihr alle. Dahinter steckt eine böse Falle. Hört das Befehlbuch. Stille doch! Seht ihr, Herren, das ist allrecht gut, dass jeder das nächste Bedenken tut. Aber, pflegt der Feldherr zu sagen, man muss immer das Ganze überschlagen. Wir nennen uns alle des Friedländers Truppen. Der Bürger nimmt uns ins Quartier und pflegt uns und kocht uns warme Suppen. Der Bauer muss den Gaul und den Stier vorspannen an unserer Bagagewagen. Vergebens wird er sich drüber beklagen. Warum schmeißen Sie uns nicht aus dem Land? Putzwetter sind uns an Anzahl doch überlegen, führen den Knüttel wie wir den Degen. Warum dürfen wir ihrer lachen? Weil wir einen furchtbaren Haufen ausmachen. Naja, im Ganzen, da sitzt die Macht. Der Friedländer hat das wohl erfahren, wie er den Kaiser vor 8, 9 Jahren die große Armee zusammengebracht. Sie wollten erst nur von 12.000 hören. Die, sagt er, die kann ich nicht ernähren. Aber ich will 60.000 werben. Die, weiß ich, werden nicht Hunger sterben. Und so wurden wir Wallensteiner. Was ist da zu machen, Kameraden? Es ist nur eins, was uns retten kann. Verbunden können sie uns nichts schaden. Wir stehen alle für einen Mann. Lasst sie schicken und Ordinanzen. Wir wollen uns fest in Böhmen pflanzen. Wir lassen uns nicht so im Land rumführen. Sie sollen kommen und sollen es probieren. Liebe Herren, bedenkt's mit Fleiß. Es ist des Kaisers Will und Geheiß. Wehren uns viel um den Kaiser scheren. Lass er mich das nicht zweimal hören. Es ist aber doch so, wie ich gesagt. Naja, ich hör's immer so erzählen. Der Friedländer hab hier allein zu befehlen. Das disputiert ihm niemand nicht. Wir aber stehen in des Kaisers Pflicht. Und wer uns bezahlt, das ist der Kaiser. Das leugne ich ihm, sieht er ins Angesicht. Wer uns nicht zahlt, das ist der Kaiser. Hat man uns nicht seit 40 Wochen die Löhnung immer umsonst versprochen? Ei, was? Das steht ja in guten Händen. Fried, ihr Herren! Wollt ihr mit Schlägen enden? Ist denn darüber Zank und Zwist, ob der Kaiser unser Gebieter ist? Eben drum, weil wir gern in Ehren seine tüchtigen Reiter wären, wollen wir nicht seine Herde sein. Wollen uns nicht von den Pfaffen und Schranzen herumlassen, führen und verpflanzen. Jetzt sind wir noch beisammen im Land. Wir haben's Heft noch in der Hand. Lassen wir uns auseinandersprengen, werden sie uns den Brotkorb höher hängen. Nein, das darf nicht geschehen. Lasst hören, wie wir den neuen Anschlag stören. Was? Wir gehen eben nicht hin. Nichts, ihr Herren, gegen die Disziplin. Jeder geht jetzt zu seinem Chor, trägst den Kameraden vernünftig vor, dass sie es begreifen und einsehen lernen. Wir dürfen uns nicht so weit entfernen. Also lasst jedes Regiment ein Pro Memoria reinig schreiben. Dass wir zusammen wollen bleiben, dass uns keine Gewalt noch List von dem Friedländer weg soll treiben, der ein Soldatenvater ist. Das reicht man in tiefer Devotion dem Piccolomini. Ich meine den Sohn. Der versteht sich auf solche Sachen, kann bei dem Friedländer alles machen. Kommt, dabei bleibt! Schlagt alle ein! Piccolomini soll unser Sprecher sein! Ist noch ein Gräßchen, Kameraden! Des Piccolomini, hohe Gnaden! Das kommt nicht aus Kerbholz, ich gebe es gern! Gute Verrichtung, meine Herren! Der Widerstand soll leben! Der Widerstand soll geben! Die Armee soll florieren! Und der Friedländer soll sie regieren! Ja! Wohl auf, Kameraden! Aufs Pferd, aufs Pferd! Ins Feld, in die Freiheit gezogen! Im Felde, da ist der Mann noch was wert! Da wird das Herz noch gewogen! Da tritt kein anderer für ihn ein. Auf sich selber steht er da ganz allein. Da tritt kein anderer für ihn ein. Auf sich selber steht er da ganz allein. Aus der Welt die Freiheit verschwunden ist. Man sieht nur Herren und Knechte. Spät kommt ihr. Doch ihr kommt. Der weite Weg, Graf Isolan, entschuldigt euer Säumen. Wir kommen auch mit leeren Händen nicht. Es ward uns angesagt bei Donauwörth, ein schwedischer Transport sei unterwegs mit Proviant. an die 600 Wagen. Den griffen die Kroaten mir noch auf. Wir bringen ihn! Er kommt uns gerade zu Pass, die stattliche Versammlung hier zu speisen. Es ist schon lebhaft hier, ich sehe es. Ja, ja, die Kirchen selber liegen voll Soldaten. Von 30 Regimentern haben sich die Obersten zusammen schon gefunden. Den Terzky trefft ihr hier, den Tiefenbach, Colalto, Götz. Auch Sohn und Vater Piccolomini. Ihr werdet manchen alten Freund begrüßen. Nur Gallas fehlt uns noch und Altringer. Auf Gallas wartet nicht. Wieso? Wisst ihr? Max Piccolomini hier, oh, führt mich zu ihm. Er führt aus Kärnten die Fürstin Friedland her und die Prinzessin. Sie treffen diesen Vormittag noch ein. Wie wisst ihr, dass Graf Gallas außen bleibt? Weil er auch mich gesucht, zurückzuhalten. Und ihr seid festgeblieben? Makro Butler. Nach der Verbindlichkeit, die mir der Fürst noch kürzlich aufgelegt... Ja, Generalmajor, ich gratuliere! Das ist wahr. Dem ganzen Korps gereicht zum Sporn, macht einmal ein alter, verdienter Kriegsmann seinen Weg. Ich bin verlegen, ob ich den Glückwunsch schon empfangen darf. Noch fehlt vom Kaiser die Bestätigung. Greif zu, greif zu! Die Hand, die ihn dahingestellt ist, stark genug, ihn zu erhalten, trotz Kaiser und Ministern. Herr Bruder, hab ich's schon erzählt? Der Fürst will meine Gläubiger bezahlen. Zu einem ordentlichen Mann mich machen. Und das ist nun das dritte Mal, bedenk er, dass mich der königlich Gesinnte vom Verderben rettet und zu Ehren bringt. Könnt er nur immer, wie er gerne wollte. Er schenkte Land und Leute an die Soldaten. Doch wie verkürzen sie in Wien ihm nicht den Arm? Da, diese neuen, sauren Forderungen, die dieser Questenberger bringt. Ich hoffe, der Herzog wird in keinem Stücke weichen. Wir werden alle ruiniert. Brecht ab. Ich sehe unseren Mann dort eben kommen mit Generalleutnant Piccolomini. Graf Isolanen, Oberst Butler. Den Kammerherrn und Kriegsrat Questenberg, den Überbringer kaiserlicher Befehle, der Soldaten, großen Gönner und Patron, verehren wir in diesem würdigen Gaste. Es ist das erste Mal nicht, Herr Minister, dass Sie im Lager uns die Ehre erweisen. Schon einmal sah ich mich vor diesen Fahnen. Und wissen Sie, wo das gewesen ist? Zu Znaim war's, in Mähren, wo sie sich von Kaisers wegen eingestellt, den Herzog um Übernahme des Regiments zu flehen. Zu flehen, Herr General? So weit ging wieder mein Auftrag, dass ich wüsste, noch mein Eifer. Nun, ihn zu zwingen, wenn Sie wollen. Ich erinnere mich recht gut. Graf Tilly war am Lech aufs Haupt geschlagen. Offen stand das Bayerland dem Feind. Nichts hielt ihn auf, bis in das Herz von Österreich vorzudringen. Damals erschienen Sie und Werdenberg vor unserem Herrn, mit Bitten in ihn stürmend und mit der kaiserlichen Ungnad drohend, wenn sich der Fürst des Jammers nicht erbarme. Ja, ja. Es ist zu begreifen, Herr Minister, warum Sie sich bei Ihrem heutigen Auftrag an jenen alten Just nicht gern erinnern. Wie sollte ich nicht? Ist zwischen beiden doch kein Widerspruch. Damals galt es Böhmen aus Feindes Hand zu reißen, heute soll ich's befreien von seinen Freunden und Beschützern. Der Krieg ernährt den Krieg. Gehen Bauern drauf, also gewinnt der Kaiser mehr Soldaten. Und wird um so viel Untertanen ärmer. Der Kaiser wäre nicht arm, wenn nicht so viel Blutigel saugten an dem Markt des Landes. Doch diese Landschmarutzer, die die Füße beständig unter den Tisch des Kaisers haben, die wollen dem Soldaten, der vom Feind liegt, das Brot vorschneiden. Wollt man's erpassen, bis sie zu Wien aus 24 Übeln das kleinste ausgewählt waren, passt er lange. Frisch mitten durchgegriffen, das ist besser. Die Menschen in der Regel, sie finden sich in ein verhasstes Müssen weit besser als in eine bittere Wahl. Ja, das ist wahr. Die Wahl spart uns der Fürst. Nun wären wir, wofür der Hof uns nimmt. Gefährlich war es, die Freiheit uns zu geben. Genommen ist die Freiheit nicht gegeben. Drum tut es Not, den Zaum mir anzulegen. Ein wildes Pferd erwarte man zu finden. Ein besserer Reiter wird's besänftigen. Es trägt den einen nur, der ist gezähmt. Ist es gezähmt, so folgt es einem Kinde. Das Kind, ich weiß, hat man ihm schon gefunden. Sie kümmern nur die Pflicht und nicht der Name. Herr Präsident, es kantonieren in diesem Königreich wohl 30.000. Wohl 16.000 Mann in Schlesien, 10 Regimenter stehen am Weserstrom, an Rhein und Main. In Schwaben bieten 6, in Bayern 12 den Schwedischen die Spitze. All dieses Volk gehorcht friedländischen Hauptleuten. Dies Befehligen sind alle in eine Schule gegangen. Eine Milch hat sie ernährt, ein Herz belebt sie alle. Sie treibt der Eifer nicht fürs Vaterland, denn Tausende wie mich gebar die Fremde. Doch alle führt an gleichgewaltigem Zügel ein einziger. Durch gleiche Liebe und Furcht zu einem Volke sie zusammenbinden. Was ist der langen Rede kurzer Sinn? Dass der Respekt, die Neigung, das Vertrauen, das uns dem Friedland unterwürfig macht, nicht auf den ersten Besten sich verpflanzt, den uns der Hof aus Wien herübersendet. Von dem Kaiser nicht erhielten wir den Wallenstein zum Feldherrn. Vom Wallenstein erhielten wir den Kaiser erst zum Herrn. Er knüpft uns. er allein an diese Fahnen. Es ist nur zur Erinnerung, Herr Kriegsrat, dass Sie im Lager sind und unter Kriegern. Die Kühnheit dieses würdigen Offiziers, die jetzt in ihrem Ziel sich nur vergriff, erhielt wohl nichts als Kühnheit retten konnte bei einem furchtbaren Aufstand der Besatzung dem Kaiser seiner Hauptstadt Prag. Das sind Sie, die Wachen salutieren. Die Signal bedeutet uns, die Fürstin sei herein. Gehen wir zusammen hin, Sie zu begrüßen. Wohl, lasst uns gehen. Oberst Butler, komm. Was habe ich hören müssen, Generalleutnant? Was für Begriffe! Wenn dieser Geist der Allgemeine ist, 3/4 der Armee, vernahmen Sie. Nein, das ist schlimmer. Oh, viel schlimmer, Freund, als wir es in Wien uns hatten träumen lassen. Hier ist kein Kaiser mehr. Der Fürst ist Kaiser. Er wird sich weigern, sage ich Ihnen, der kaiserlichen Order zu gehorchen. Sein unbestrafter Trotz wird unsere Ohnmacht schimpflich offenbaren. Verzagen wir auch nicht zu früh, mein Freund. Ganz unverteidigt sind wir nicht. Sie wissen, dass ich ihn mit meinen Horchern rings umgeben habe. Vom kleinsten Schritt erhalte ich Wissenschaft sogleich. Ja, mir entdeckt sein eigener Mund. Ganz unbegreiflich ist's, dass er den Feind nicht merkt an seiner Seite. Denken Sie nicht etwa, dass ich durch Lügenkünste in seiner Gunst mich stahl? Befiehlt mir gleich die Klugheit und die Pflicht, dass ich mein wahres Herz vor ihm verberge? Ein falsches habe ich niemals ihm geheuchelt. Es ist des Himmels sichtbarliche Fügung. Ich weiß nicht, was es ist, was ihn an mich und meinen Sohn so mächtig zieht und kettet. Wir waren immer Freunde, Waffenbrüder. Doch ich weiß den Tag zu nennen, wo mit einem Mal sein Herz mir aufging. Sein Vertrauen wuchs. Es war der Morgen vor der Lützner Schlacht. Mich trieb ein böser Traum, ihn aufzusuchen, ein ander Pferd zur Schlacht ihm anzubieten. Als ich ihn erweckte, mein Bedenken ihm erzählte, sah er mich lange staunend an. Drauf fiel er mir um den Hals und zeigte eine Rührung, wie jener kleine Dienst sie gar nicht wert war. Seit jenem Tag verfolgt mich sein Vertrauen in gleichem Maß, als ihn das meine flieht. Sie ziehen Ihren Sohn doch ins Geheimnis. Nein. Wie? Auch warnen wollen Sie nicht? Mein würdiger Freund, ich habe die beste Meinung vom Oberst Piccolomini, doch wenn... Ich muss es darauf wagen. Still, da kommt er. Da ist er ja gleich selbst. Willkommen, Vater. Beschäftigt, wie ich sehe. Ich will nicht stören. Wie, Max? Sieh diesen Gast doch näher an. Von Questenberg. Willkommen, wenn was Gutes ins Hauptquartier Sie herführt. Ziehen Sie die Hand nicht weg, Graf Piccolomini. Ich fasse Sie nicht bloß von meinetwegen. Octavio Max Piccolomini. Nie wird das Glück von Österreich sich wenden, solange zwei solche Sterne leuchten über seinen Heer. Sie fallen aus der Rolle, Herr Minister. Nicht lobenswegen sind Sie hier, ich weiß. Ich will voraus nichts haben vor den anderen. Er kommt vom Hofe, wo man mit dem Herzog nicht ganz so wohl zufrieden ist als hier. Was gibt's aufs Neue denn an ihm auszustellen? Dass er für sich allein beschließt, was er allein versteht? Wohl, daran tut er recht. Er ist nun einmal nicht gemacht, nach anderen geschmeidig sich zu fügen und zu wenden. Geworden ist ihm eine Herrscherseele und ist gestellt auf einen Herrscherplatz. Wohl uns, dass es so ist. So kommt's zuletzt auf seine Großmut an, wie viel wir überall noch gelten sollen. Der seltene Mann will seltenes Vertrauen. Da rufen Sie den Geist an in der Not und graut Ihnen gleich, wenn er sich zeigt. Das Ungemeine soll, das Höchste selbst, geschehen wie das Alltägliche. Es braucht der Feldherr jedes Große der Natur. So gönne man ihm auch in ihren großen Verhältnissen zu leben. Das Orakel in seinem Innern, das Lebendige. Nicht tote Bücher, alte Ordnungen, nicht modrichte Papiere soll er fragen. Mein Sohn, lass uns die alten, engen Ordnungen gering nicht achten. Der Weg der Ordnung ginge auch durch Krümmen, er ist kein Umweg. Geradeaus geht es Blitzes, geht es Kanonenballs fürchterlicher Pfad. Die Straße, die der Mensch befährt, sie folgt der Flüsse Lauf. Der Täler freien Krümmen umgeht das Weizenfeld, den Rebenhügel, des Eigentums gemessene Grenzen ehrend. So führt sie später sicher doch zum Ziel. Das Kind des Lagers spricht aus dir, mein Sohn. Ein 15-jähriger Krieg hat dich erzogen. Du hast den Frieden nie gesehen. Ich habe den Frieden nie gesehen? Ich habe ihn gesehen, Vater. Eben komme ich, jetzt eben davon her. Es führte mich der Weg durch Länder, wo der Krieg nicht hingekommen. Vater, wir haben des schönen Lebens öde Küste nur wie ein umirrend Räubervolk befahren.

Der Kaiser hat auch schon im Oberst Zeus Befehl geschickt, nach Bayern vorzurücken. Was tat der Zeus? Was er schuldig war. Er rückte vor. Er rückte vor. Und ich, sein Chef, gab ihm Befehl, ausdrücklichen, nicht von dem Platz zu weichen. Steht es so, mein Kommando? Das ist der Gehorsam, den man mir schuldig, ohne den kein Kriegsstand zu denken ist. Sie, meine General, sein Richter, was verdient der Offizier, der Eid vergessen seine Order bricht? Den Tod. Graf Michelomini, was hat er verdient? Nach des Gesetzes Wort, den Tod. Den Tod. Den Tod nach Kriegsrecht. Dazu verdammt ihn das Gesetz, nicht ich. Und wenn ich ihn begnadige, geschieht zur Schuld Geachtung gegen meinen Kaiser. Wenn's so steht, habe ich hier nichts mehr zu sagen. Nur auf Bedingungen nahm ich dieses Kommando. Und gleich die erste war, dass mir zum Nachteil kein Menschenkind, auch selbst der Kaiser nicht, bei der Armee zu sagen haben sollte. Wenn für den Ausgang ich mit meiner Ehre und meinem Kopf soll haften, muss ich Herr darüber sein. Jedoch zur Sache. Das Beste soll noch kommen. Der Kardinal Infant wird mit dem Frühjahr aus Mailand rücken und ein spanisches Heer durch Deutschland nach den Niederlanden führen. Damit er sicher seinen Weg verfolge, will der Monarch, dass hier aus der Armee 8 Regimenter ihn zu Pferd begleiten. Gedanken nicht so verwünscht geschenkt. Mann, wer versucht, ihn herzlich dumm zu nennen? Wie mein Herr Abgesandter, ich soll's wohl nicht merken, dass man's müde ist, die Macht in meiner Hand zu sehen. Wozu die krummen Wege, Herr Minister? Gerade heraus, den Kaiser drückt das Paktum mit mir. Er möchte gerne, dass ich ginge. Ich will ihm den Gefallen tun. Nein! Ich habe beschlossen, die Sache, Herr, noch ehe Sie kamen. Da sei Gott für, dass es dahin kommen soll. Die ganze Armee wird furchtbar gären sich erheben. Der Kaiser wird missbraucht. Es kann nicht sein. Es kann nicht sein. Wenn alles ging zu Trümmern. Was wird es? Zu Trümmern wird alles gehen, was wir bedächtig bauten. Deswegen aber findet sich doch ein Feldherr und auch ein Kriegsherr läuft wohl noch dem Kaiser zusammen. Wenn die Trommel wird geschlagen. Unmöglich. Hör mich, mein Feldherr. Hört mich, Obersten. Lass dich beschwören, Fürst. Beschließe nichts, bis wir zusammen Rat gehalten. Kommt, meine Freunde. Kommt. Im Vorschlag. Wenn guter Rat Gehör bei Ihnen findet, Herr Minister, vermeiden Sie es in diesen ernsten Stunden, sich öffentlich zu zeigen. Schwerlich möchte Sie der goldene Schlüssel vor Misshandlung schützen. Der Rat ist gut. Octavio, du wirst für unseres Gastes Sicherheit behaften. Haben Sie sich wohl von Questenberg. Nichts von dem verhassten Gegenstand. Sie tat Ihre Schuldigkeit. Ich weiß den Mann von seinem Amt zu unterscheiden. Wir wollen mit ihr leben, nicht ihr sterben. Hier der Feldmarschall, weiß um meinen Willen. Kommt sie? Ich halte ihn länger nicht zurück. Gleich wird sie da sein. Schick ihn nur. Zwar weiß ich nicht, ob wir uns Dank damit beim Herrn verdienen werden. Ich nehm's auf mich. Sorg nur, dass du ihm den Kopf recht warm machst, wenn er zu Tisch kommt. Dass er sich nicht lange bedenke bei der Unterschrift. Sorg du für deine Gäste. Geh und schick ihn. Denn alles liegt dran, dass er unterschreibt. Zu deinen Gästen, geh. Es braucht hier keine Vollmacht. Ohne Worte, Schwager, verstehen wir uns. Errate ich etwa nicht, warum die Tochter hergefordert worden? Warum just er gewählt, sie abzuholen? Denn dieses vorgespiegelte Verlöbnis mit einem Bräutigam, den niemand kennt, mag andere blenden. Ich durchschaue dich. Doch dir geziemt es nicht, in solchem Spiel die Hand zu haben. Wohl. Du sollst dich in der Schwester nicht betrogen sehen. Base Terzky, darf ich? Sie ist nicht da. Wo ist sie? Sehen Sie nur recht in jene Ecke. Ob sie hinterm Schirm vielleicht versteckt. Sie haben ihre Lust dran, mich zu quälen. Der Dank für meine Mühe. Oh, fühlten Sie, wie mir zumute ist. Seitdem wir hier sind, so an mich halten, Wort und Blicke wägen, Das bin ich nicht gewohnt. Sie werden sich an manches noch gewöhnen, schöner Freund. Oh, Tante Terzky, ist denn alles hier verändert? Oder bin nur ich's? Ich sehe mich wie unter fremden Menschen. Keine Spur von meinen vorigen Wünschen mehr und Freuden. Wo ist das alles hin? Genießen Sie Ihr Glück. Vergessen Sie die Welt um sich herum. Es soll die Freundschaft indessen wachsam für Sie sorgen. Handeln. Nur seien Sie dann auch lenksam, wenn man Ihnen den Weg zu Ihrem Glücke zeigen wird. Wo aber bleibt sie denn? O goldene Zeit der Reise, wo uns jede neue Sonne vereinigte, die späte Nacht nur trennte. Wie lang ist es, dass Sie Ihr Herz entdeckten? Heute früh wagte ich das erste Wort. Wie? Heute erst, in diesen 20 Tagen? Auf jenem Jagdschloss war's, wo Sie uns eingeholt, der letzten Station des ganzen Weges. In einem Erker standen wir, den Blick stumm in das öde Feld hinausgerichtet. Und vor uns ritten die Dragoner auf, die uns der Herzog zum Geleit gesendet. Schwer lag auf mir des Scheidens Bangigkeit. Und zitternd endlich wagte ich dieses Wort. Dies alles mahnt mich, Fräulein, dass ich heute von meinem Glücke scheiden muss. Sprechen Sie mit meiner Base Terzky, fiel sie schnell mir ein. Und sind Sie so bescheiden oder haben so wenig Neugier, dass Sie mich nicht auch um mein Geheimnis fragen? Spart euch die Mühe, Tante. Ach, das hört er besser von mir selbst. Mein Fräulein, was ließen Sie mich sagen, Tante Terzky? Ist er schon lange hier? Jawohl, und seine Zeit ist bald vorüber. Wo bleibt ihr auch so lang? Die Mutter weinte wieder so. Ich sehe sie leiden und kann's nicht ändern, dass ich glücklich bin. Er ist nicht heiter. Warum ist es nicht? Ihr, Tante, habt ihn mir so schwer gemacht. War er doch ein ganz anderer auf der Reise. So ruhig hell, so froh beredt. Ich wünschte, sie immer so zu sehen und niemals anders. Was war das? Hört ihr nichts? Mir war, als hörte ich im Tafelzimmer heftigen Streit und Lärm. Trau ihnen nicht. Sie meinen's falsch. Sie können. Trau niemand hier als mir. Ich sah's gleich, sie haben einen Zweck. Zweck? Aber welchen? Was hätten sie davon uns Hoffnung? Das weiß ich nicht. Doch glaub mir, es ist nicht ihr Ernst, uns zu beglücken, zu verbinden. Wozu auch diese Terzkys? Ich werfe mich zu deines Vaters Füßen. Er soll mein Glück entscheiden. Er ist wahrhaft, ist unverstellt und hasst die krummen Wege. Er ist so gut, so edel. Das bist du! Du kennst ihn erst seit heut. Ich aber lebe schon 10 Jahre unter seinen Augen. Ist denn das erste Mal, dass er das Seltene, das Ungehoffte tut? Wer weiß, ob er in diesem Augenblick nicht mein Geständnis, deines bloß erwartet, um uns zu vereinigen. Du siehst mich zweifelnd an? Was hast du gegen deinen Vater? Ich? Nichts. Nur zu beschäftigt, finde ich ihn, als dass er Zeit und Muße könnte haben, an unser Glück zu denken. Lass nicht zu viel uns an die Menschen glauben. Ich sollte minder offen sein, mein Herz dir mir verbergen. Also willst die Sitte. Wo aber wäre Wahrheit hier für dich, wenn du sie nicht auf meinem Munde findest? Wir haben uns gefunden, halten uns umschlungen fest und ewig. Glaube mir, das ist um vieles mehr, als sie gewollt. Drum lass es uns wie einen heiligen Raub in unseres Herzensinnersten bewahren. Mein Mann schickt her. Es sei die höchste Zeit. Er soll zur Tafel, trennt euch. Oh, nicht doch. Es ist ja kaum ein Augenblick. Ihr möchtet ihn wohl lieber ganz behalten. Ihr habt's getroffen, das ist meine Meinung. Ja, lasst ihn ganz hier. Lasst den Herren sagen. Habt ihr den Kopf verloren, Nichte? Graf, Sie wissen die Bedingungen. Ich muss gehorchen, Fräulein. Leben Sie wohl. Was war das, Fräulein Nichte? Ihr werft euch ihm an den Kopf. Ihr solltet euch doch, dächte ich, mit eurer Person ein wenig teurer machen. Was meint ihr, Tante? Dass ihr des Fürsten Friedland Tochter seid. Nun, und was mehr? Was? Eine schöne Frage. Ihr haltet euer Spiel schon für gewonnen. Jauchzt nicht zu früh. Denkt ihr, der Vater habe sein bedeutend Leben in kriegerischer Arbeit aufgewendet, den Schlaf von seinem Lager weggebannt, nur um ein glücklich Paar aus euch zu machen? Blick um dich her. Besinn dich, wo du bist. Hier ist kein Glanz als der von Waffen.

Ich bin des Kaisers Offizier, solange ihm beliebt, des Kaisers General zu bleiben. Und bin des Friedlands Knecht, sobald es ihm gefallen wird, sein eigener Herr zu sein. Ihr trefft einen guten Tausch. Kein Karger, kein Ferdinand ist sie mir euch verpflichtet. Ich biete meine Treue nicht feil, Graf Terzky. Und wollte euch nicht geraten haben, mir vor einem halben Jahr noch abzudingen, wozu ich jetzt freiwillig mich erbiete. Ich kam ein schlechter Reitersbursch aus Irland nach Prag mit einem Herrn, den ich begrub. Vom niedern Dienst im Stalle stieg ich auf durch Kriegsgeschick zu dieser Würd und Höhe. Auch Wallenstein ist der Fortuna-Kind. Ich liebe einen Weg, der meinem gleicht. Verwandte sind sich alle starken Seelen. Es ist ein großer Augenblick der Zeit. Dem Tapfern, dem Entschlossenen ist sie günstig. Nichts ist so hoch, wonach der Starke nicht Befugnis hat, die Leiter anzusetzen. Das ist gesprochen wie ein Mann. Versichert euch der Spanier und Welschen, den Schotten Leslie, will ich auf mich nehmen. Kommt zur Gesellschaft, kommt. Wo ist der Kellermeister? Lass aufgehen, was du hast. Besten Weine, heute gilt es. Unsere Sachen stehen gut. Der edle Wein. Wenn meine alte Herrschaft, die Frau Mama, das wilde Leben sähe, in ihrem Grabe kehrte sie sich um. Ja, ja, Herr Offizier, es geht zurück mit diesem edlen Haus. Kein Maß noch Ziel. Und die durchlauchtige Verschwägerung mit diesem Herzog bringt uns wenig Segen. Behüte Gott, jetzt wird der Flor erst angehen. Meint er? Es ließ sich vieles davon sagen. Wo kommt er für den vierten Tisch? Das ist die 70. Flasche nun, Herr Leutnant. Das macht der deutsche Herr der Tiefenbach sitzt dran. Den großen Kelch verlangt mein Kellermeister. Den reichen Büttner mit dem böhmischen Wappen. Ihr wisst schon, welchen hat der Herr gesagt. Das schöne Prachtstück aus der Prager Beute? Ja, den. Den Umtrunk wollen Sie mithalten. Das gibt nach Wien was zu berichten wieder. Zeigt, das ist eine Pracht von einem Becher. Vom Golde schwer. Und in erhabener Arbeit sind kluge Dinge zierlich drauf gebildet. Die stolze Amazone, der zu Pferd über Krummstab setzt und Bischofsmützen. Die Weibsperson, die ihr da seht, das ist die Wahlfreiheit der böhmischen Krone. Das wird bedeutet durch den runden Hund und durch das wilde Ross, auf dem sie reitet. Was aber soll der Kelch da auf der Fahne? Der Kelch bezeigt die böhmische Kirchenfreiheit, wie sie gewesen zu der Väterzeit. Die Väter im Hussitenkrieg erstritten sich das schöne Vorrecht über den Papst, der keinen Leiden gönnen will, den Kelch. Es ist sein köstlich Kleinod, hat den Böhmen sein teures Blut in mancher Schlacht gekostet. Was sagt die Rolle, die da drüber schwebt? Den böhmischen Majestätsbrief zeigt sie an, den wir den Kaiser Rudolf abgezwungen. Doch seit der Prager Schlacht, wo Pfalzgraf Friedrich Kron und Reich verloren, kam unser Glaub um Kanzel und Altar. Und unsere Brüder sehen mit dem Rücken die Heimat an. Den Majestätsbrief aber zerschnitt der Kaiser selbst mit seiner Schere. Das alles wisst ihr? Wohlbewandert seid ihr in eures Landes Chronik, Kellermeister. Darum waren meine Ahnherren Taboriten und dienten unter dem Prokop und dem Tschischka. Fried sei mit ihrem Staube. Kämpften sie um eine gute Sache doch. Tragt fort. Erst lasst mich doch das zweite Schildlein sehen. Sieh doch, das ist wie auf dem Prager Schloss des Kaisers Räte Martinit und Slavata Kopf unter sich herabgestürzt werden. Ganz recht, da steht Graf Thurn, der es befiehlt. Schweigt mir von diesem Tag. Es war der 23. des Mai, da man 1600 schrieb und 18. Und mit dem Unglückstag fing's an, das große Herzeleid des Landes. Seit diesem Tag, es sind jetzt 16 Jahre, ist nimmer Fried gewesen auf der Erde. Hört den Tumult. Habt ihr gehört? Sie lassen den Weimar leben, Österreichs Feind. Den Lutheraner. Vorhin, da brachte der Deodat des Kaisers Gesundheit aus. Da blieb's ganz mäuschenstille. Der Generalleutnant steht auf, gebt Acht. Sie machen Aufbruch, fort und regt die Sessel. Guten Abend! Nacht. Ich sagte besser guten Morgen. Herr Bruder, große Mahlzeit. Das war ein königliches Mahl. Lichter! Lichter! Lichter! Herr Bruder! Lichter! 2 Minuten noch. Hier ist noch was zu unterschreiben. Unterschreiben, so viel ihr wollt. Verschont mich nur mit Lesen. Ich will euch nicht bemühen. Es ist der Eid, den ihr schon kennt. Nur einige Federstriche. Wie es kommt, wen es eben trifft. Es ist kein Rang hier. Du bist sehr lange ausgeblieben, Freund. Ich? Dringende Geschäfte hielten mich. Ich darf nicht wissen, was so lange dich aufhielt. Und Terzky weiß es doch. Was weiß der Terzky? Er war der Einzige, der dich nicht vermisste. Recht, alter Vater, fall ihm ins Gepäck, schlag die Quartier ihm auf. Es ist nicht richtig. Fehlt keiner mehr, hat alles unterschrieben. Es haben's alle. Nun, wer unterschreibt noch? Max, komm, gehen wir zusammen, es wird spät. Ein Piccolomino ist aufgeschrieben. Gebt Acht, es fehlt an diesem steinernen Gast, der uns den ganzen Abend nichts getaugt. Octavio, das bringe ich dir. Er seufzt sei aller Groll in diesem Bundesdruck. Weiß wohl, du hast mich nie geliebt. Gott straf mich und ich dich auch nicht. Lass Vergangenes vergessen sein. Ich bin dein bester Freund. Und dass ihr es wisst, wer mir in eine falsche Katze schielt, er hat's mit mir zu tun. Bist du bei Sinnen? Bedenk doch immer, wo du bist. Was wollt ihr? Es sind lauter gute Freunde. Ist kein Schelm unter uns. Das freut mich. Nehmt ihn doch mit euch fort. Ich bitte euch, Butler. Wird's bald, Herr Bruder. Hat das durchstudiert? Was soll ich? Seinen Namen drunter setzen. Lass ruhen bis morgen. Es ist ein Geschäft, hab heute keine Fassung. Schickt mir's morgen. Bedenke doch. Frisch unterschrieben. Was? Er ist der Jüngste von der ganzen Tafel. Wird ja allein nicht klüger wollen sein, als wir zusammen. Sehr, Herr. Der Vater hat auch. Wir haben alle unterschrieben. Braucht euer Ansehen doch. Mein Sohn ist mündig. Wovon ist die Rede? Er weigert sich, das Blatt zu unterschreiben. Es wird bis morgen ruhen können, sag ich. Es kann nicht ruhen. Wir unterschrieben alle. Und du musst auch. Du musst dich unterschreiben. Illo, schlaf wohl. Nein, so kommst du nicht. Der Fürst soll seine Freunde kennenlernen. Wie ich für ihn gesinnt bin, weiß der Fürst. Es wissen's alle. Und der Fratzen braucht's nicht. Das ist der Dank. Was hat der Fürst davon, dass er die Welschen immer vorgezogen? Der Wein spricht aus ihm. Hört ihn nicht, ich bitte euch. Der Weiner findet nicht, der schwatzt nur aus. Wer nicht ist mit mir, der ist wieder nicht. Die zärtlichen Gewissen. Wenn sie nicht durch eine Hintertür und eine Klausel... Er ist ganz rasend. Gib dich Acht auf ihn. Und eine Klausel sich servieren können. Was Klausel? Was ist denn hier so hochgefährliches? Er macht mir Neugier, näher hinzuschauen. Ich merke es wohl. Vortische las man's anders. Es kam mir auch so vor. Was ficht das mich an? Wo andere Namen kann auch meiner stehen? Vortisch war ein gewisser Vorbehalt und eine Klausel drin von Kaisersdienst. Schämt euch, ihr Herren! Bedenkt, worauf es ankommt. Die Frage ist jetzt, ob wir den General behalten sollen oder ziehen lassen. Hat sich der Fürst auch so verklausuliert, als er dein Regiment hier zugeteilt, Colalto? Und euch die Lieferungen, die an 1000 Pistolen euch in einem Jahre tragen. Spitzbuben sind's! Ihr zu Schelmen, Mann. Wer nicht zufrieden ist, der sag's. Da bin ich. Nun, man spricht ja nur. Bis morgen, also. Schreib! Judas! Illo! Ihn weg! Bringt ihn zu Bette. Bist du mir böse, Octavio? Weiß Gott, ich bin nicht schuld an dem verhassten Streit. Ich sah wohl, du hattest unterschrieben. Was du gebilliget, das konnte mir auch recht sein. Doch es war... Du weißt, ich kann in solchen Sachen nur dem eigenen Licht, nicht Fremden folgen.

Und müsste ich es in Erfüllung bringen? Jetzt, jetzt, da die Macht noch mein ist, müsste es geschehen. Womöglich, ehe sie von dem Schlage in Wien sich noch besinnen und so vor dir kommen. Das Wort der Generale habe ich schriftlich. Max Piccolomini steht nicht hier, warum nicht? Es war, er meinte... Bloßer Eigendünkel, es brauche das nicht zwischen dir und ihm. Es braucht das nicht, er hat ganz recht. Die Regimenter wollen nicht nach Flandern. Sie haben eine Schrift mir übersandt und widersetzen laut sich den Befehl. Der erste Schritt zum Aufruhr ist geschehen. Glaub mir, du wirst sie leichter zu dem Feind als zu dem Spanier hinüberführen. Ich will doch hören, was der Schwede mir zu sagen hat. Wollt ihr ihn rufen, Terzky? Er steht schon draußen. Warte noch ein wenig. Es hat mich überrascht. Es kam zu schnell. Ich bin es nicht gewohnt, dass mich der Zufall blind waltend, finster herrschend mit sich führe. Hör ihn fürs Erste nur, er wächst nachher. Wäre es möglich, könnte ich nicht mehr, wie ich wollte. Nicht mehr zurück, wie mir es beliebt. Ich müsste die Tat vollbringen, weil ich sie gedacht. Beim großen Gott des Himmels, es war nicht mein Ernst. Beschlossene Sache war es nie. In dem Gedanken bloß gefiel ich mir. Wohin denn sehe ich plötzlich mich geführt? Bahnlos liegt's hinter mir. Und eine Mauer aus meinen eigenen Werken baut sich auf, die mir die Umkehr türmend hemmt. In meiner Brust war meine Tat noch mein. Einmal entlassen aus dem sichern Winkel des Herzens gehört sie jenen tückischen Mächten an, die keines Menschen Kunst vertraulich macht. Und was ist dein Beginnen? Hast du dir's auch redlich selbst bekannt? Du willst die Macht, die ruhig sicher thronende, erschüttern, die in verjährt geheiligtem Besitz in der Gewohnheit festgegründet ruht, die an der Völker frommen Kinderglauben mit tausend Zehenwurzeln sich befestigt. Das wird kein Kampf der Kraft sein mit der Kraft. Den fürchte ich nicht. Ein unsichtbarer Feind ist's, den ich fürchte. Denn des Menschen Brust mir widersteht, das ganz Gemeine ist, das ewig Gestrige, das immer war und immer wiederkehrt und morgen gilt, weil's heute hat gegolten. Denn aus Gemeinem ist der Mensch gemacht und die Gewohnheit nennt er sein Name. Weh dem, der den würdig alten Hausrat ihm rührt, das teure Erbstück seiner Ahnen. Sei im Besitze und du wohnst im Recht. Und heilig wird die Menge dir's bewahren. Der schwedische Oberst, ist er's? Nun, er komme. Noch ist sie rein. Noch. Das Verbrechen kam nicht über diese Schwelle noch. So schmal ist die Grenze, die zwei Lebenspfade scheidet. Ihr nennt euch Frangl. Gustav Frangl, Oberst vom Blauen Regiment des Südermannland. Ein Frangl war's, der vor Stralsund viel Böses mir zugefügt. Durch tapfere Gegenwehr schuld war, dass mir die Seestadt widerstanden. Das Werk des Elements, mit dem Sie kämpften, nicht mein Verdienst, Herr Herzog. Den Admiral zutrist ihr mir vom Haupt. Ich komme, eine Krone draufzusetzen. Euer Kreditiv. Kommt ihr mit ganzer Vollmacht? Es sind so manche Zweifel noch zu lösen. Der Kanzler, merke ich, traut mir noch nicht recht. Ja, ich gestehe es, es liegt das Spiel nicht ganz zu meinem Vorteil. Seine Würden meint, wenn ich dem Kaiser, der mein Herr ist, so mitspielen kann, ich könnte das Gleiche tun am Feind und das eine wäre mir noch eher zu verzeihen als das andere. Ist das nicht eurer Meinung auch, Herr Wrangel? Ich habe hier bloß ein Amt und keine Meinung. Der Kaiser hat mich bis zum Äußersten gebracht.

Ich will es lieber doch nicht tun. Wie? Was ist das? Von dieser Schwedengnade leben, der Übermütigen? Ich träge es nicht! Kommst du als Flüchtling, ihre Hilfe erbettelnd? Du bringest ihnen mehr, als du empfängst. Die Treue, sag ich euch, ist jedem Menschen wie der nächste Blutsfreund. Als ihren Rächer fühlt er sich geboren. Wer ruft euch, Gräfin? Hier ist kein Geschäft für Weiber. Ich komme, meinen Glückwunsch abzulegen. Komme ich zu früh etwa? Ich will nicht hoffen. Ihr braucht ein Ansehen, Tatzki. Heiß sie gehen! Ich gab den Böhmen einen König schon. Er war danach. Nun, woran liegt es? Sprecht! Der Herzog will nicht. Will nicht, was er muss? An euch ist's jetzt. Versucht's, denn ich bin fertig. Spricht man von Treue mir und von Gewissen. Wie? Da noch alles lag in weiter Ferne. Da hattest du Entschluss und Mut. Und jetzt, da aus dem Traume Wahrheit werden will, der Erfolg versichert ist, da fängst du an zu zagen? Entworfen bloß ist sein gemeiner Frevel. Vollführt ist sein unsterblich Unternehmen. Der Oberst Piccolomini soll warten. Ich kann ihn jetzt nicht sehen, ein andermal. Nur um zwei Augenblicke, bitte. Er hat ein dringendes Geschäft. Wer weiß, was er uns bringt. Ich will doch hören. Wohl mag's ihm dringend sein. Du kannst erwarten. Was ist's? Du sollst es nachher wissen. Jetzt denke dran, den Wrangel abzuferken. Wenn eine Wahl noch wäre, noch ein milderer Ausweg sich fände. Jetzt noch will ich ihn erwählen und das Äußerste vermeiden. Verlangst du weiter nichts? Ein solcher Weg liegt nah vor dir. Schick diesen Wrangel fort. Reis hin nach Wien zum Kaiser stehenden Fußes. Nimm meine volle Kasse mit. Erklär, du habst der Diener Treue nur erproben, den Schweden nur zum Besten haben wollen. Auch damit ist es zu spät. Man weiß zu viel. Er würde nur das Haupt zum Todesblocke tragen. Das fürchte ich nicht. Gesetzlich ihn zu richten fehlt's an Beweisen. Willkür meiden sie. Man wird den Herzog ruhig lassen ziehen. Ich sehe, wie alles kommen wird. Der König von Ungarn wird erscheinen und es wird sich von selbst verstehen, dass der Herzog geht. Aus seinen Schlössern wird es nun lebendig. Dort wird er jagen, bauen, Gestüte halten, sich eine Hofstatt gründen, goldene Schlüssel austeilen, gastfrei große Tafeln geben und kurz, ein großer König seinem Kleinen. Zeig deinen Weg mir an aus diesem Drang, hilfreiche Mächte. Einen solchen zeigt mir, den ich vermag zu gehen. Wenn ich nicht wirke mehr, bin ich vernichtet. Doch ehe ich sinke in die Nichtigkeit, so klein aufhöre, da so groß begonnen, ich spreche Welt und Nachwelt meinen Namen mit Abscheu aus und Friedland sei die Losung für jede fluchenswerte Tat. Was ist denn hier so wider die Natur? Ich kann's nicht finden. Sage mir's. Du bist des Hochverrats verklagt. Ob mit, ob ohne Recht, ist jetzt so nicht die Frage. Du bist verloren, wenn du dich nicht schnell der Macht bedienst, die du besitzest. Wo lebt denn das friedsame Geschöpf, das seines Lebens sich nicht mit allen Lebenskräften wehrt? Was ist so kühn, dass Notwehr nicht entschuldigt? Einst war mir dieser Ferdinand so huldreich. Und so zu ein... So treu bewahrst du jede kleine Gunst? Und für die Kränkung hast du kein Gedächtnis? Muss ich dich dran erinnern, wie man dir zu Regensburg die treuen Dienste lohnte? Du hattest jeden Stand im Reich beleidigt. Ihn groß zu machen, hattest du den Hass, den Fluch der ganzen Welt auf dich geladen. Im ganzen Deutschland lebte dir kein Freund, weil du allein gelebt für deinen Kaiser. Da ließ er dich fallen. Ließ dich fallen. Sag nicht, dass die zurückgegebene Würde das erste schwere Unrecht ausgesöhnt. Nicht wahrlich guter Wille stellte dich. Die stellte das Gesetz der Herren Not an diesem Platz, den man dir gern verweigert. Nicht ihrem guten Willen, das ist wahr, noch seiner Neigung danke ich dieses Amt. Missbrauche ich, so missbrauche ich kein Vertrauen. Vertrauen, Neigung? Man bedurfte deiner. Die ungestüme Presserin, die Not, der nicht mit hohlen Namen Figuranten gedient ist, die Tat will, nicht das Zeichen, die setzte dich in dieses Amt und schrieb dir die Bestallung. Nicht du, der steht sich selber treu geblieben. Die haben Unrecht, die dich fürchteten, und doch die Macht, die in die Hände gaben. Von dieser Seite sah ich's nie. Ja, dem ist wirklich so. Es übte dieser Kaiser durch meinen Arm im Reiche Taten aus, die nach der Ordnung nie geschehen sollten. Und selbst den Fürstenmantel, den ich trage, verdanke ich Diensten, die Verbrechen sind. Gestehe denn, dass zwischen dir und ihm die Rede nicht kann sein von Pflicht und Recht, nur von der Macht und der Gelegenheit. Der Augenblick ist da, wo du die Summe der großen Lebensrechnung ziehen sollst. Hast du dein Leben lang umsonst der Sternenlauf gemessen? Führt alle diese Zurüstung zu nichts? Und ist kein Mark in dieser hohlen Kunst, dass sie dir selbst nichts gilt? Nichts über dich vermag im Augenblicke der Entscheidung? Ruft mir den Freier und er soll ihn gleich drei Boten satteln. Nun, gelobt sei Gott. Frohlocke nicht, denn eifersüchtig sind die Schicksalsmächte. Voreilig jauchzen greift in ihre Rechte. Den Samen legen wir in ihre Hände. Ob Glück, ob Unglück aufgeht, lehrt das Ende. Mein General? Der bin ich nicht mehr, Max. Wenn du des Kaisers Offizier dich nennst. So bleibt's dabei. Du willst das Heer verlassen? Ich hab des Kaisers Dienst entsagt. Und willst das Heer verlassen? Vielmehr hoffe ich, mir's enger noch und fester zu verbinden. Ja, Max. Nicht eher wollte ich dir's eröffnen, als bis des Handelns Stunde würde schlagen. Der Hof hat meinen Untergang beschlossen. Drum bin ich willens, ihm zuvorzukommen. Wir werden mit den Schweden uns verbinden. Was? Sehr wackere Leute sind's und gute Freunde. Ich hab dich überrascht. Antworte mir nicht. Ich will dir Zeit vergönnen, dich zu fassen. Mein General, du machst mich heute mündig. Zum ersten Male heute verweisest du mich an mich selbst und zwingst mich, eine Wahl zu treffen zwischen dir und meinem Herzen. Ist das ein guter Krieg, den du dem Kaiser bereitest mit des Kaisers eigenem Heer? Max, hör mich an! Oh, tu es nicht, tu es nicht! Sieh, deine reinen, edlen Züge wissen noch nichts von dieser unglückseligen Tat. Nein, du wirst nicht so endigen. Das würde verrufen bei den Menschen jede große Natur. Recht würde es geben dem gemeinen Wahn, der nicht an Edles in der Freiheit glaubt. Streng wird die Welt mich tadeln, ich erwarte es. Doch hier ist keine Wahl. Ich muss Gewalt ausüben oder leiden. So steht der Fall. Nichts anderes bleibt mir übrig. Sei's denn. Behaupte dich in deinem Posten. Gewaltsam widersetze dich dem Kaiser. Wenn es sein muss, treib's zur offenen Empörung. Nur zum Verräter werde nicht. Das Wort ist ausgesprochen. Zum Verräter nicht. Schnell fertig ist die Jugend mit dem Wort, das schwer sich handhabt wie des Messers Schneide. Gleich heißt ihr alle schändlich oder würdig, bös oder gut. Leicht beieinander wohnen die Gedanken, doch hart im Raume stoßen sich die Sachen. Dem bösen Geist gehört die Erde, nicht dem Guten. Was die Göttlichen uns senden von oben, sind nur allgemeine Güter. Ihr Licht erfreut, doch macht es keinen reich. Den Edelstein, das allgeschätzte Gold, muss man den falschen Mächten abgewinnen, die unterm Tage schlimm geartet hausen. Nicht ohne Opfer macht man sie geneigt, und keiner lebet,

Steige lieber das sichere Tier, das ich dir ausgesucht. Tu's mir zulieb. Es warnte mich ein Traum. Und dieses Tieres Schnelligkeit entriss mich Banyas verfolgenden Dragonern. Mein Vetter ritt in Schecken an dem Tag. Und Ross und Reiter sah ich niemals wieder. Das war ein Zufall. Es gibt keinen Zufall. Des Menschen Taten und Gedanken wisst, sind nicht wie meeresblind bewegte Wellen. Die innere Welt, sein Mikrokosmos, ist der tiefe Schacht, aus dem sie ewig quellen. Sie sind notwendig wie des Baumes Frucht. Sie kann der Zufall gaukelnd nicht verwandeln. Hab ich des Menschen Kern erst untersucht, so weiß ich auch sein Wollen und sein Handeln. Das Kommando da? Es wartet unten. Es sind doch sichere Leute, Adjutant. Aus welchem Regiment nahmt ihr sie? Von Tiefenbach. Dieses Regiment ist treu. Lasst sie im Hinterhof sich ruhig halten, sich niemand zeigen, bis ihr Klingeln hört. Dann wird das Haus geschlossen, scharf bewacht. Und jeder, den ihr antrefft, bleibt verhaftet. Ravi Solani? Hier bin ich. Nun, wer kommt noch von den anderen? Vorerst ein Wort mit euch, Gravi Solani. Soll's losgehen? Will der Fürst was unternehmen? Mir dürft ihr trauen. Setzt mich auf die Probe. Das kann geschehen. Der Herzog hat als Freund an mir getan, weiß Gott. So ist's. Ich bin ihm alles schuldig. Auf meine Treue kann er bauen. Es wird sich zeigen. Nehmt euch in Acht. Nicht alle denken so. Es halten sich noch viele mit dem Hof und meinen, dass die Unterschrift von neulich, die abgestohlene, sie zu nichts verbinde. So? Nennt mir doch die Herren, die das meinen. Zum Henker, alle Deutschen sprechen so. Auch Esterhazy, Kaunitz, Deodat erklären jetzt, man müsse dem Hof gehorchen. Das freut mich. Freut euch? Dass der Kaiser noch so gute Freunde hat und Wakradiner. Spaß nicht, es sind nicht eben schlechte Männer. Gewiss nicht, Gott verhüte, dass ich spaße. Sehr ernstlich freut es mich, die gute Sache so stark zu sehen. Was, Teufel? Wie ist das? Warum bin ich denn hier? Euch zu erklären, rund und nett, ob ihr ein Freund wollt heißen oder Feind des Kaisers. Darüber werd ich dem Erklärung geben, dem's zukommt, diese Frage an mich zu tun. Ob mir das zukommt, mag dies Blatt euch lehren. Was? Das ist des Kaisers Hand und Siegel. Als werden sämtliche Hauptleute unserer Armee der Order unseres lieben, treuen, des Generalleutnant Piccolomini wie unserer eigenen. So. Ja, ich mach euch meinen Glückwunsch, Generalleutnant. Ihr unterwerft euch dem Befehl? Ihr überrascht mich auch so schnell. Man wird mir doch Bedenkzeit, hoffe ich. Zwei Minuten. Mein Gott, der Fall ist aber... Klar und einfach. Ihr sollt erklären, ob ihr euren Herrn verraten wollet oder treu ihm dienen. Verrat? Mein Gott, wer spricht denn von Verrat? Der Fürst ist ein Verräter, will die Armee zum Feind hinüberführen. Erklärt euch kurz und gut, wollt ihr dem Kaiser abschwören? Euch dem Feind verkaufen? Was denkt ihr? Ich des Kaisers Majestät abschwören? Sagt ich so, wann hätte ich das gesagt? Noch habt ihr es nicht gesagt. Ich warte drauf, ob ihr es werdet sagen. Und seht, das ist mir lieb, dass ihr mir selbst bezeugt, ich habe sowas nicht gesagt. Ihr sagt euch also von dem Fürsten los. Spinnt der Verrat? Verrat trennt alle Bande. Und seid entschlossen, gegen ihn zu fechten? Er tat mir Gutes. Doch wenn er ein Schelm ist, verdamm ihn Gott. Die Rechnung ist zerrissen. Mich freut's, dass ihr in Gutem euch gefügt.

Deutlich ist die Absicht. Losreißen wollt ihr euch von eurem Kaiser. Von eurer Rache hofft er zu erlangen, was eure wohlbewährte Treue ihn immer erwarten ließ. Bei ruhiger Besinnung. Er hat's erreicht. Kann mir des Kaisers Majestät vergeben? Sie tut noch mehr. Sie macht die Kränkung gut. Aus freiem Trieb bestätigt sie die Schenkung, die euch der Fürst zu bösem Zweck gemacht. Das Regiment ist euer, das ihr führt. Nehmt. Was wollt ihr? Fasst euch. Nehmt hin. Nicht wert mehr bin ich dieses Degens. Empfangt ihn neu zurück aus meiner Hand und führt ihn stets mit Ehre für das Recht. Folgt mir nach Frauenberg, wo alle treuen Bergallas sich und Altringer versammeln. Viel andere brachte ich noch zurück zu ihrer Pflicht. Heute Nacht entfliehen sie aus Pilsen. Graf Piccolomini, darf euch der Mann von Ehre sprechen, der die Treue brach? So lasst mich hier auf Ehrenwort. Was sind ihr? Mit meinem Regimente lasst mich bleiben. Ich darf euch trauen. Doch sagt mir, was ihr brütet. Die Tat wird's lehren. Fragt mich jetzt nicht weiter. Traut mir, ihr könnt's. Bei Gott. Ihr überlasset ihn seinem guten Engel nicht. Leb wohl. Oh, läge diese Stadt erst hinter mir. Lebwohl. Du folgst mir doch bald nach. Ich dir? Dein Weg ist krumm. Er ist der meine nicht. Oh, wärst du wahr gewesen und gerade. Nie kam es dahin. Alles stünde anders. Max, in des Kaisers Namen, folge mir. Keinen Kaiser hat im Herzen vorzuschreiben. Max, wenn das Entsetzliche mich trifft, wenn du, mein eigenes Blut, ich darf's nicht denken, dich dem Schändlichen verkaufst, dies Brandmal aufdrückst unseres Hauses Adel, dann soll die Welt das Schauderhafte sehen und von des Vaters Blute triefen soll des Sohnes Stahl in grässlichem Gefechte. Oh, hättest du vom Menschen besser stets gedacht. Du hättest besser auch gehandelt. Oh, Max, ich seh dich niemals wiederkehren. Unwürdig deiner wirst du nie mich sehen. Ich gehe nach Frauenberg. Die Pappenheimer lasse ich dir hier. Sie lieben dich und sind dem Eide treu. Verlass dich drauf. Ich lasse fechtend hier das Leben oder führe sie aus Pilsen. Mein Sohn, leb wohl. Leb wohl. Mich nicht zu fragen, Thekla? Gar nichts? Schon lange warte ich auf ein Wort von euch. Gesteht mir nicht, habt ihr ihn gesehen? Ich habe ihn heute und gestern nicht gesehen. Auch nicht von ihm gehört? Verbergt mir nichts. Kein Wort. Und könnt so ruhig sein? Das gefällt mir nicht, dass er sich gerade jetzt so still verhält. Gerade jetzt? Nachdem er alles weiß. Denn jetzt wäre es die Zeit, sich zu erklären. Sprich deutlicher, wenn ich's verstehen soll. Ihr seid kein Kind mehr, Thekla. steht bei euch, dem Vater einen großen Dienst zu leisten. Bei mir? Was kann... Max Piccolomini liebt euch. Ihr könnt ihn unauflöslich an den Vater binden. Braucht's dazu meiner? Ist er es nicht schon? Er war es. Und warum sollte es nicht mehr sein, nicht immer bleiben? Ihr wollt mich nicht erraten. Nun, so hört. Der Vater ist vom Kaiser abgefallen, steht im Begriff, sich zu dem Feind zu schlagen mitsamt dem ganzen Heer. Oh, meine Mutter, sie wird's nicht überleben. Es braucht ein großes Beispiel, die Armee ihm nachzuziehen. Die Piccolomini stehen bei dem Heer im Ansehen. Sie beherrschen die Meinung. Des Vaters sind wir sicher durch den Sohn. Ihr habt jetzt viel in eurer Hand. Jetzt. Jetzt ist sie da, die kalte Schreckenshand. Ich wusste es wohl. Oh, der Unglückliche. Wenn er euch wirklich liebt, wird sein Entschluss geschwind gefasst sein. Sein Entschluss wird bald gefasst sein, daran zweifelt nicht. Entschluss? Ist hier noch ein Entschluss? Fasst euch. Ich höre die Mutter nach. Könnt ihr mir sagen, Schwester, wie es steht? Wird er dem Kaiser seinen Willen tun? Hat er den Questenberg mit einer guten Antwort entlassen? Nein, das hat er nicht. Oh, dann ist's aus. Ich sehe das Ärgste kommen. Sie werden ihn absetzen. Es wird alles wieder so werden wie zu Regensburg. So wird's nicht werden. Diesmal nicht. Dafür seid ruhig. Oh, der unbeugsam unbezähmte Mann. Was hat dich nicht getragen und gelitten in dieser Ehe unglücksvollem Bund? Nein. Weine nicht, mein Kind. Lass dir mein Leiden zu keiner bösen Vorbedeutung werden. Es lebt kein zweiter Friedland. Du, mein Kind, hast deiner Mutter Schicksal nicht zu fürchten. Oh, lassen Sie uns fliehen, liebe Mutter. Schnell, schnell. Hier ist kein Aufenthalt für uns. Wohin? Der Vater kommt. Ich kann ihn jetzt nicht sehen. Komm her, mein Mädchen, setz dich zu mir. Wir wollen einmal von Geschäften ruhen. Es ist ein guter Geist auf deinen Lippen. Die Mutter hat mir deine Fertigkeit gepriesen. Es soll eine zarte Stimme des Wohlorts in dir wohnen, die die Seele bezaubert. Eine solche Stimme brauche ich jetzt, dem bösen Dämon zu vertreiben, der um mein Haupt die schwarzen Flügel schlägt. Komm, Thekla, und erfreue deinen Vater. Ich kann nicht, Mutter. Wie? Was ist das? Nichte? Singen? Jetzt? In dieser Angst der schwerbeladenen Seele? Vor ihm singen, da meine Mutter stürzt ins Grab. Hier ist die Zither. Mädchen, pflegt sie so zu sein? Nun, weil sie es denn selbst verrät, so will auch ich nicht länger schweigen. Wie? Sie liebt ihn. Liebt ihn? Wen? Den Piccolomini liebt sie. Hast du es nicht bemerkt? Die Schwester auch nicht? Oh, war es dies, was ihr das Herz beklemmte. Gott segne dich, mein Kind. Weiß er es? Er hofft, sie zu besitzen. Ist der Junge toll! Die Friedländerin denkt er davon zu tragen. Nun, der Einfall gefällt mir. Weil du so viele Gunst ihm stets bezeugt, so... Will er mich auch endlich auch beerben? Nun ja, ich liebe ihn, halte ihn wert. Was aber hat das mit meiner Tochter Hand zu schaffen? Meinen Eidam will ich mir auf Europens Throne suchen. Eine Krone will ich sehen auf ihrem Haupte. Oder will nicht leben. Oh, mein Gemahl... Sie bauen immer, bauen bis in die Wolken und denken nicht dran, dass der schmale Grund das schwindelnd schwanke Werk nicht tragen kann. Terzky, was ist die? Ist dein Befehl, dass die Kroaten reiten? Ich weiß von nichts. Wir sind verraten. Was? Sie sind davon, heute Nacht, die Jäger auch. Leer stehen alle Dörfer in der Runde. Und Isolan? Den hast du ja verschickt. Ich? Nicht? Du hast ihn nicht verschickt. Auch nicht den Deodat. Sie sind verschwunden beide. Hat er der Terzky? Er weiß alles. Auch das Maradas? Esterhazy, Götz, Kolalto, Kaunitz dich verlassen? Teufel! Still! Terzky, Gott! Was gibt's? Was ist geschehen? Nichts. Lasst uns gehen. Es ist nichts, Theresa. Nichts! Sehe ich nicht, dass alles Lebensblut aus euren geisterbleichen Wangen wich? Ein Adjutant fragt nach dem Grafen Terzky! Terzky, hör, was er bringt. Das konnte nicht so heimlich geschehen ohne Meuterei. Wer hat die Wache an den Toren? Tiefenbach. Lass Tiefenbach ablösen, unverzüglich, und Terzkys Grenadiere aufziehen. Höre! Hast du vom Butland Kundschaft? Butland habe ich. Gleich ist er selber hier. Der hält dir fest. Was gibt's denn? Es ist ein Rennen und Zusammenlaufen bei allen Truppen. Niemand weiß die Ursache. Die Tiefenbacher machen böse Miene. Nur die Wallonen stehen abgesondert in ihrem Lager. Lassen niemand zu. Wie aber kam der Lärm in das Lager? Es sollte ja dem Heer verschwiegen werden, bis sich zu Prag das Glück für uns entschied. Verrat und Meuterei! Ha, was nun wieder? Die Tiefenbacher! Als ich die Ordre gab, sie abzulösen. Pflichtvergessene Schelmen. Nun? Was denn? Sie verweigern den Gehorsam. So lass sie niederschießen, Ugi Border! Gelassen. Welche Ursache geben Sie? Kein anderer sonst hab Ihnen zu befehlen als Generalleutnant Piccolomini. Was? Wie ist das? So hab er es hinterlassen. Und eigenhändig vorgezeigt vom Kaiser. Vom Kaiser! Hörst du's, Fürst? Auf seinen Antrieb sind gestern auch die Obersten entwichen. Hörst du's? Das habe alles schon seit lange schriftlich bei sich gehabt vom Kaiser. Und noch jüngst erst abgeredet mit dem Questenberger. Oh, hättest du mir doch geglaubt. Da siehst du's, wie die Sterne dir gelogen. Die Sterne will dir nicht! Das aber ist geschehen wider Sternenlauf und Schicksal. Wo die Natur aus ihren Grenzen wanket, da irret alle Wissenschaft. Das war kein Heldenstück, Octavio. Nicht deine Klugheit siegt über meine. Dein schlechtes Herz hat über mein Gerades den schändlichen Triumph davongetragen. Oh, sieh da, Butler, das ist noch ein Freund. Mein General, ich komme. Butler, weißt du schon, der Alte hat dem Kaiser mich verraten. Was sagst du? 30 Jahre haben wir zusammen ausgelebt und ausgelitten. Ich stützte mich auf ihn, wie ich auf deine treue Schulter jetzt mich stütze. Und in dem Augenblick, da liebevoll Vertrauen meine Brust an seiner schlägt, ersieht er sich den Vorteil, sticht das Messer mir listig lauernd langsam in das Herz. Vergesst den Falschen. Sagt, was wollt ihr tun? Wohlgesprochen. Fahre hin! Ich bin noch im Reich an Freunden. Bin ich nicht! Nichts mehr von ihm. Jetzt gilt es schnellen Rat. Der Reitende, den mir Graf Kinski schickt aus Prag, kann jeden Augenblick erscheinen. Was er auch bringen mag, er darf den Meutern nicht in die Hände fallen. Mein Feldherr, wen erwartet ihr? Den Eilenden, der mir die Nachricht bringt. So wisst ihr es nicht. Was denn? Wie dieser Lärm ins Lager kam. Wie? Jener Bote. Nun! Er ist herein. Er ist herein? Mein Bote und ich weiß es nicht. Die Wache fing ihn auf. Verdammt! Sein Brief ist aufgebrochen, läuft durchs ganze Lager. Ihr wisst, was er enthält? Befragt mich nicht. Verhehlt mir nicht. Ich kann das Schlimmste hören. Prag ist verloren. Ist's. Gesteht mir's frei. Es ist verloren. Alle Regimenter zu Budweis, Tabor, Braunau, Königin Grätz, zu Brünn und Znaim haben euch verlassen. Dem Kaiser neu gehuldigt. Ihr selbst mit Kinski, Terzky, Illo seid geächtet. Es ist entschieden. Nun ist's gut. Und schnell bin ich geheilt von allen Zweifelsqualen. Die Brust ist wieder frei. Der Geist ist hell. Nacht muss es sein, wo Friedlands Sterne strahlen. Noch fühle ich mich denselben, der ich war. Es ist der Geist, der sich den Körper baut. Und Friedland wird sein Lager um sich füllen. Führt eure Tausende mir kühn entgegen. Gewohnt wohl sind sie, unter mir zu siegen, nicht gegen mich. Wenn Haupt und Glieder sich trennen, da wird sich zeigen, wo die Seele wohnte. Was gibt's? 10 Kürassiere von Pappenheim verlangen dich im Namen des Regiments zu sprechen. Lass sie kommen! Davon erwarte ich etwas. Gebet Acht, sie zweifeln doch und sind noch zu gewinnen. Ich kenne dich wohl. Du bist aus Brück in Flandern. Dein Name ist Merci. Heinrich Merci heiße ich. Du wurdest abgeschnitten auf dem Marsch, von Hessischen umringt und schlugst dich durch mit 180 Mann durch ihre 1000. So ist's, General. Was wurde dir für diese wackere Tat? Die Ehre, mein Feldherr, und die ich bat, bei diesem Korps zu dienen. Aha. Ich vergesse keinen, mit dem ich einmal Worte hab gewechselt. Bringt eure Sache vor. Ein kaiserlicher Brief kam uns zu Handen, der uns befiehlt, die Pflicht dir aufzukünden, weil du ein Feind und Landsverräter seist. Was habt ihr drauf beschlossen? Unsere Kameraden zu Braunau, Budweis, Prag und Olmütz haben bereits gehorcht. Und ihrem Beispiel folgten die Regimenter Tiefenbach, Toskana. Wir aber glauben's nicht, dass du ein Feind und Landsverräter bist. Wir halten's bloß für Lug und Trug und spanische Erfindung. Du selber sollst uns sagen, was du vorhast. Denn du bist immer wahr mit uns gewesen. Daran erkenne ich meine Pappenheimer. Und dies entbietet dir dein Regiment. Ist's deine Absicht bloß, dies Kriegeszepter, das dir gebührt, in deinen Händen zu bewahren, so wollen wir dir beistehen und dich schützen, bei deinem guten Rechte gegen jeden. Wenn's aber so ist, wie des Kaisers Brief besagt, wenn's wahr ist, dass du uns zum Feind treuloserweise willst hinüberführen, was Gott verhüte, ja, so wollen wir dich auch verlassen und dem Brief gehorchen. Hört, Kinder. Braucht nicht viel Worte, sprich ja oder nein. Dein Wort soll uns genügen, dass es Verrat nicht sei, worauf du sinnst. Dass du das Heer zum Feind nicht wollest führen. Mich? Mich verrät man. Fallen muss ich, wenn meine braven Truppen mich nicht retten. Euch will ich mich vertrauen. Euer Herz sei meine Festung. Seht, auf diese Brust zielt man. Nach diesem greisen Haupte. Das ist spanische Dankbarkeit. Das haben wir für jene Mordschlacht auf Lützens Ebenen. Drum machten wir die eisbedeckte Erde, den harten Stein zu unserem Pfühl. Ein ruheloser Marsch für unser Leben. Und jetzt, da wir die schwere Waffenarbeit, die undankbare, fluchbeladene getan, soll dieser kaiserliche Jüngling, die wohlverdiente Zierde unseres Hauptes, sich in die Knabenhaare flechten? Das soll er nicht, solange wir es hindern können. Niemand als du, der ihn mit Ruhm geführt, soll diesen Krieg, den fürchterlichen, enden. Österreich will keinen Frieden. Dieser Krieg verschlingt uns alle. Darum eben, weil ich den Frieden suche, muss ich fallen. Oh, dass mein Geist euch jetzt beseelen möchte, kühn wie einst in Schlachten euch geführt. Ihr wollt mir beistehen, wollt mich mit den Waffen bei meinem Rechte schützen. Das ist edelmütig. Doch denket nicht, dass ihr es vollenden werdet. Das kleine Heer. Vergebens werdet ihr für euren Feldherrn euch geopfert haben. Nein. Lasst uns sicher gehen. Freunde suchen. Der Schwede sagt uns Hilfe zu. Lasst uns zum Schein sie nutzen. Bis wir, beiden furchtbar, Europens Schicksal in den Händen tragen und der erfreuten Welt aus unserem Lager den Frieden schön begrenzt entgegenbringen. Das ist nicht wohlgetan, mein Feldherr. Das muss uns schaden bei den Gutgesinnten. Was denn, Butler? Das heißt den Aufruhr öffentlich erklären. Was ist das denn? Graf Terzkys Regimenter reißen den kaiserlichen Adler von den Fahnen und pflanzen deine Zeichen auf. Rechts! Verflucht! Dieser Wartebegab. Halt, Kinder, halt! Es ist ein Irrtum. Bleib doch! Bleib! Hallo! Genau! Bedeutet sie! Bring sie zurück! Es koste, was uns wolle! Das stürzt uns ins Verderben. Butler, Butler! Ihr seid mein böser Dämon! Warum musstet ihr es in ihrem Beisein melden? alles war auf gutem Weg. Ist keine Hoffnung mehr? Ist alles denn verloren? Alles. Prag ist in des Kaisers Hand. Die Regimenter haben neu gehuldigt. Terzky, schick mir meine Tochter. Lass einen Reisewagen schnell bereit sein im Hinterhof, die Frauen wegzubringen. Nach Egerfort. Wir folgen nach. Nun, Ella? Hörst du den Auflauf? Das ganze Korps nach Pappenheim ist im Anzug. Sie verlangen ihren Oberst, den Max, zurück. Er sei hier auf dem Schloss, behaupten sie. Du haltest ihn mit Zwang. Und wenn du nicht losgibst, werde man ihn mit dem Schwerte zu befreien wissen. Sag dich's nicht! Er ist doch hier. Er hat mich nicht verraten. Hat es nicht vermocht. Ich habe nie daran gezweifelt. Ist er noch hier? Oh, Thekla! Dann ist alles gut. Es kann nicht sein. Bedenke doch. Der Alte hat uns verraten, ist zum Kaiser über. Wie kann er es wagen, hier zu sein? Da ist er! Ja. Ja, da ist er. Ich vermag's nicht länger, mit leisem Tritt um dieses Haus zu schleichen. Dieses Harren, diese Angst geht über meine Kräfte. O Thekla, sieh mich an. Bekenn es frei vor allen. Fürchte niemand. Es höre, wer es will, dass wir uns lieben. Wozu es noch verbergen? Nein, Base Terzky, seht mich nicht erwartend, nicht hoffend an. Ich komme nicht zu bleiben. Abschied zu nehmen komme ich. Es ist aus. Ich muss. Muss dich verlassen, Thekla. Muss. Doch deinen Hass kann ich nicht mit mir nehmen. Nur einen Blick des Mitleids gönne mir. Sag, dass du mich nicht hassest. Sag mir's, Thekla. Du hier, mein General. Dich sollten meine Augen nicht mehr schauen. Von ihr will ich, von diesem Herzen freigesprochen sein. An allem anderen ist nichts mehr gelegen. Denkst du, ich soll der Tor sein und dich sehen lassen und eine Großmutszene mit dir spielen? Dein Vater ist zum Schelm an mir geworden. Du bist mir nichts mehr als sein Sohn. Du wirst mit mir verfahren, wie du Macht hast. Was mich hier zurückhält, weißt du. Sieh, alles. Alles wollte ich dir verdanken. Das Los der Seligen wollte ich empfangen aus deiner väterlichen Hand. Du hast zerstört. Doch daran liegt dir nichts. Gleichgültig trittst du das Glück der Deinen in den Staub. Der Gott, dem du dienst, ist kein Gott der Gnade. Du schilderst deines Vaters Herz. Am Sternenhimmel suchten meine Augen im weiten Weltenraum den Feind, den ich im Herzen meines Herzens eingeschlossen. Ich will den Vater nicht verteidigen. Unglücklich schwere Taten sind geschehen. Doch wie gerieten wir, die nichts verschuldet, in diesen Kreis des Unglücks und Verbrechens? Wem brachen wir die Treue? Warum muss der Väter Doppelschuld und Freveltat auch uns, die Liebenden, zerreißen, scheiden? Max, bleibe bei mir. Geh nicht von mir, Max. Sieh, als man dich im pragschen Winterlager ins Zelt mir brachte, einen zarten Knaben, des deutschen Winters ungewohnt, die Hand war dir erstarrt einer gewichtigen Fahne, du wolltest männlich sie nicht lassen. Damals nahm ich dich auf, bedeckte dich mit meinem Mantel. Ich selbst war deine Wärterin. Nicht schämt dich der kleinen Dienste mich, ich pflegte deiner. Bist du von mir erwärmt, an meinem Herzen das junge Leben wieder freudig fühltest? Wann habe ich seitdem meinen Sinn verändert? Ich habe viele tausend reich gemacht, mit Ländereien sie beschenkt, belohnt mit Ehrenstellen. Dich hab ich geliebt. Mein Herz, mich selber habe ich dir gegeben. Max, du kannst mich nicht verlassen. Es kann nicht sein. Ich mag's und will's nicht glauben, dass mich der Max verlassen kann. Oh Gott, wie kann ich anders? Muss ich nicht? Mein Eid, die Pflicht. Pflicht? Gegen wen? Wer bist du? Wenn ich am Kaiser Unrecht handle, ist mein Unrecht nicht das deinige. Gehörst du dir? Stehst frei da in der Welt wie ich, dass du der Täter deiner Taten könntest sein? Auf mich bist du gepflanzt. Ich bin dein Kaiser. Mir angehören. Mir gehorchen, das ist deine Ehre, dein Naturgesetz. Mit leichter Schuld gehst du in diesen Streit. Dich wird die Welt nicht tadeln, sie wird's loben, dass dir der Freund das meiste hat gegolten. Was gibt's? Die Pappenheimischen sind abgesessen und rücken an zu Fuß. Sie sind entschlossen, den Degen in der Hand das Haus zu stürmen. Den Grafen wollen sie befreien. Man soll die Ketten vorziehen, das Geschütz abplatzen. Mit Kettenkugeln will ich sie empfangen. Geh, Neumann, sie sollen sich zurückziehen. Augenblicks ist mein Befehl. In Ordnung, schweigend warten, was mir gefallen wird zu tun. Entlass ihn. Ich bitte dich, entlass ihn. Tod und Teufel! Was ist's? Aufs Rathaus steigen sie. Das Dach wird abgedeckt. Sie richten die Kanonen aufs Haus. Die Rasenden. Sie machen Anstalt, uns zu beschießen. Oh Gott! Lass mich hinunter, sie betäubt. Keinen Schritt. Wie ist's? Willst du den Gang mit mir versuchen? Stelle dich mir gegenüber. Führe sie zum Kampf. Den Krieg verstehst du, hast bei mir etwas gelernt. Ich darf des Gegners mich nicht schämen. Und keinen schönen Tag erlebst du, mir die Schule zu bezahlen. Es ist dahin gekommen. Vetter, könnt ihr's tragen? Die Regimenter, die mir anvertraut sind, dem Kaiser treu hinwegzuführen, habe ich gelobt. Dies will ich halten oder sterben. Mehr fordert keine Pflicht von mir. Ich fechte nicht gegen dich, wenn ich's vermeiden kann. Denn auch dein feindlich Haupt ist mir noch heilig. Was ist das? Ihr stürzt! Stürzt wer? Die Tiefenbacher taten den Schuss. Auf wen? Auf diesen Neumann, den du schicktest. Oh, dann Teufel, so will ich dich ihrer blinden Wut entgegenstellen. Nicht, um Gottes Willen nicht! Jetzt nicht, mein Feldherr! Halt ihn, halt ihn! Jetzt nicht! Die blutig rasche Tat hat sie in Wut gesetzt. Erwachte ihre Reue. Henrik! Zu lange schon habe ich gezaubert. Das konnten sie sich freventlich erkühnen, weil sie mein Angesicht nicht sahen. Sind es nicht meine Truppen? Bin ich nicht ihr Vetter? Lass sehen, ob sie das Antlitz nicht mehr kennen, das ihre Sonne war in dunkler Schlacht. Was war das? Was bedeutete das Rufen? Es ist vorbei. Und alles ist verloren. Wie? Und sie gaben nichts auf seinen Anblick? Nichts. Alles war umsonst. Sie riefen Vivat? Dem Kaiser. Oh, die Pflicht vergessen. Man ließ sie nicht einmal zum Worte kommen. Als er zu reden anfing, fielen sie mit kriegerischem Spiel betäubend ein. Hier kommt er. Terzky. Mein Fürst. Lass unser Regiment sich fertig halten, heute noch aufzubrechen. Denn wir verlassen Pilsen noch vor Abend. Butler. Mein General. Der Kommandant zu Eger ist der Freund und Landsmann. Schreibt ihm gleich durch einen Eilenden, er soll bereit sein, uns morgen in die Festung einzunehmen. Ihr folgt uns selbst. Mit eurem Regiment. Treibst mich im Zorn von dir. Zerreißen soll das Band der alten Liebe, nicht sanft sich lösen. Du weißt, ich habe ohne dich zu leben noch nicht gelernt. Oh, wende deine Augen nicht von mir weg. Noch einmal zeige mir, dein ewig teures und verehrtes Antlitz. Verstoß mich nicht. Geh. Ist hier kein anderes Auge, das Mitleid für mich hätte? Base Terzky. Ehrwürdige Mutter. Gehen Sie, Graf, wohin die Pflicht Sie ruft. So können Sie uns einst ein treuer Freund, ein guter Engel werden am Thron des Kaisers. Hoffnung geben Sie mir. Sie wollen mich nicht ganz verzweifeln lassen. Ihr auch hier, Oberst Butler. Und ihr wollt mir nicht folgen? Wohl. Bleibt eurem neuen Herrn getreuer als dem alten. Des Kaisers Acht hängt über ihm und gibt sein fürstlich Haupt jedwedem Mordknecht preis, der sich den Lohn der Bluttat will verdienen. Jetzt tät ihm meines Freundes fromme Sorge, der Liebe treues Auge Not, und die ich scheidend um ihn sehe. Sucht die Verräter in eures Vaters in des Gallas Lager. Hier ist nur einer noch. Geht und befreit uns von seinem Hassenswirt, den Anblick. Geht! Wo ist eine Stimme der Wahrheit, der ich folgen darf? Dass jetzt ein Engel mir vom Himmel niederstiege, das Rechte mir, das Unverfälschte schöpfte am reinen Lichtquell mit der reinen Hand. Hier auf dieses Herz, das unfehlbar heilig reine will ich's legen. Deine Liebe will ich fragen, nicht Friedlands Tochter, ich frage dich. Dich, die Geliebte, frage ich. Leg alles, alles in die Waage. Sprich und lass dein Herz entscheiden. Oh, das Deine hat längst entschieden. Folge deinem ersten Gefühl, wie du dir selbst getreu bleibst, bist du's mir. Blast! Blast! O wären es die Schwedschenhörner und ging's von hier gerad ins Feld des Todes und alle Schwerter, alle, die ich hier entblößt muss sehen, durchdrängen meinen Busen. Was wollt ihr? Kommt ihr mich von hier hinwegzureißen? Bedenket, was ihr tut. Es ist nicht wohl getan, zum Führer den Verzweifelnden zu wählen. Ihr reißt mich weg von meinem Glück. Wohlan, der Rachegöttin bei ich eure Rede. Ihr habt gewählt zum eigenen Verderben. Wer mit mir geht, er sei bereit zu sterben. Ist herein. Ihn führte sein Verhängnis. Der Rechen ist gefallen hinter ihm. Und wie die Brücke, die ihn trug, beweglich sich niederließ und schwebend wiederhob, ist jeder Rettungsweg ihm abgeschnitten. Bis hierher, Friedland, und nicht weiter. Aus der böhmischen Erde erhob sich dein bewundert Meteor, weit durch den Himmel einen Glanzweg ziehend. Und hier an Böhmens Grenze muss es sinken. Seid ihr's? Oh, wie verlangt mich, euch zu hören. Der Herzog ein Verräter? Oh, mein Gott. Und flüchtig. Und sein fürstlich Haupt geächtet. Die Acht ist ausgesprochen über ihn und ihn zu liefern. Lebend oder tot ist jeder treue Diener aufgefordert.

Du möchtest schnell wegreisen diese Nacht, und beim Erwachen finden wir dich nimmer. Einbildungen. Sagt dir die innere Ahnung, stimme nichts? Nichts, sei ganz ruhig. Heut träumte mir, dass ich dir eilend nachging. Du liefst vor mir durch einen langen Gang, durch weite Säle. Es wollte gar nicht enden. Türen schlugen zusammen, krachend. Keuchend folgte ich, konnte dich nicht erreichen. Plötzlich fühlte ich mich von hinten angefasst mit kalter Hand. Du warst's und küsstest mich. Und über uns schien eine rote Decke sich zu legen. Das ist der rote Teppich meines Zimmers. Wenn's dahin sollte kommen, wenn ich dich, der jetzt in Lebensfülle vor mir steht. Des Kaisers Achtbrief ängstigt dich, Buchstaben verwunden nicht. Er findet keine Hände. Fänd er sie aber, so ist mein Entschluss gefasst. Ich führe bei mir, was mich tröstet. Ist ruhig in der Stadt. Die Stadt ist ruhig. Ich höre rauschende Musik. Das Schloss ist von Lichtern hell. Wer sind die Fröhlichen? Dem Grafen Terzky und dem Feldmarschall wird ein Bankett gegeben auf dem Schloss. Das ist des Sieges wegen. Dies Geschlecht kann sich nicht anders freuen als bei Tisch. Entkleide mich. Die Schlüssel, Kommandant. So sind wir denn vor jedem Feind bewahrt und mit den sicheren Freunden eingeschlossen. Gib Acht, was fällt da? Die goldene Kette ist entzwei gesprungen. Sie hat lang genug gehalten. Gib. Das war des Kaisers erste Gunst. Er hing sie als Herzog mir im Krieg von Friaul. Und aus Gewohnheit trug ich sie bis heute. Aus Aberglauben, wenn ihr wollt. Sie sollte ein Talisman mir sein. Nun, es sei. Mir muss fortan ein neues Glück beginnen. Denn dieses Bannes Kraft ist aus. Gordon. Wie doch die alte Zeit mir näher kommt. Ich sehe mich wieder an dem Hof zu Burgau, wo wir zusammen Edelknaben waren. Wir hatten öfter Streit. Du meintest gut und schaltest mich, dass ich nach hohen Dingen unmäßig strebte, kühnen Träumen glaubend, und priesest mir den goldenen Mittelweg. Mein Fürst, mit leichtem Mute knöpft der arme Fischer den kleinen Nachen an im sichern Port. Sieht er im Sturm das große Meerschiff stranden? Den alten Gordon höre ich widersprechen. Kommt da nicht Seni und wie außer sich? Was führt dich noch so spät hierher, Baptist? Furcht deinetwegen, Hoheit. Sag, was gibt's? Flieh, Hoheit, ehe der Tag anbricht. Vertraue dich den Schwedischen nicht an. Was fällt dir ein? Vertraue dich diesen Schweden nicht. Was ist denn? Erwarte nicht die Ankunft dieser Schweden. Von falschen Freunden droht dir nahes Unheil. Die Zeichen stehen grausenhaft. Nah, nah umgeben dich die Netze des Verderbens. Von falschen Freunden stammt mein ganzes Unglück. Die Weisung hätte früher kommen sollen. Jetzt brauche ich keine Sterne mehr dazu. Oh, komm und sieh, glaub deinen eigenen Augen. Ein greulich Zeichen steht im Haus des Lebens. Lass dich warnen, nicht diesen Heiden überliefere dich, die Krieg mit unserer heiligen Kirche führen. Schalt das Orakel daher. Leg dich schlafen, Baptista. Solche Zeichen fürchte ich nicht. Mein fürstlicher Gebieter, darf ich reden? Sprich frei. Mein Fürst, wenn's doch kein leeres Furchtbild wäre, wenn Gottes Vorsehung sich dieses Mundes zu ihrer Rettung wunderbar bediente. Wie kann mir Unglück kommen von den Schweden? Sie suchten meinen Bund, er ist ihr Vorteil. Wenn dennoch eben dieser Schweden Ankunft gerade die es wäre, die das Verderben beflügelte auf ihr so sicheres Haupt. Oh, noch ist Zeit, mein Fürst. Oh, hör ihn, hör ihn! Zeit? Und wozu? Steht auf. Ich will's, steht auf. Der Rheingraf ist noch fern. Gebieten Sie! Und diese Festung soll sich ihm verschließen. Erfahren soll er, was ein Heldenhaufe vermag. Beseelt von einem Heldenführer, dem's ernst ist, seinen Fehler gut zu machen. Und Friedland, der bereuend wiederkehrt, wird höher stehen in seines Kaisers Gnade, als jeder nie Gefallene hat gestanden. Gordon, des Eifers Wärme führt euch weit. Es darf der Jugendfreund sich was erlauben. Blut ist geflossen, Gordon. Zu ernsthaft hat's angefangen, um in nichts zu enden. Habe es denn seinen Lauf? Sieh, es ist Nacht geworden. Auf dem Schloss ist auch schon still. Leuchte, Kämmerling. Gute Nacht, Gordon. Ich denke, einen langen Schlaf zu tun. Denn dieser letzten Tage Qual war groß. Sorgt, dass sie nicht so zeitig mich erwecken. Ihn zu retten, bringe ich das Haus, die Wachen in Bewegung. Vom Korridor her schimmert Licht. Das führt zum Schlafgemach des Fürsten. Aber breche ich nicht meinem Eid, dem Kaiser? Ich habe ihn nicht ermordet, wenn er umkommt. Doch seine Rettung wäre meine Tat. Und jede schwere Folge müsste ich tragen. Butler. Gordon. Was sucht ihr hier? Entließ der Herzog euch so spät? Ihr tragt die Hand in einer Binde. Sie ist verwundet. Dieser Illo focht wie ein Verzweifelter, bis wir ihn endlich zum Boden streckten. Sie sind tot. Es ist geschehen. Ist er zu Bett? Butler! Sprecht! Nicht lange kann die Tat verborgen bleiben. Er schläft. Oh, mordet nicht in heiligen Schlaf. Nein, er soll wachend sterben. Aber sein Herz ist noch den irdischen Dingen zugewendet. Nicht gefasst ist er, vor seinen Gott zu treten. Gott ist barmherzig. Nur die Nacht noch gönnt ihm. Der nächste Augenblick kann uns verraten. Nur eine Stunde. Nein, Unmensch. Erst über meinen Leichnam sollst du hingehen. Denn nicht will ich das Grässliche erleben. Wachsinniger Alter. Schwedische Trompeten. Die Schweden stehen vor Eger. Lasst uns eilen. Oh Gott. An eurem Posten, Kommandant. Wer darf hier lernen? Still. Herzog schläft. Freund, jetzt ist Zeit zu lernen. Hilfe! Wieder mit ihm. So, so. Hier ist er. Ja. Sprengt die Türen. Thekla? Ihr Schlafgemach ist leer und sie ist nirgends zu finden. Wäre nur mein Mann zurück vom Gastmahl. Mir war es, hörte ich Stimmen hier und Tritte. Es ist ein Irrtum. Es sind nicht die Schweden. Ihr sollt nicht weitergehen. Butler! Gott, wo ist er? Gräfin, sagen Sie. Sie kommen von der Burg. Wo ist mein Mann? Ihr Mann? Oh, fragen Sie nicht. Gehen Sie hinein. Nicht eher, bis Sie mir entdecken. An diesem Augenblick hängt die Welt. Butler! Butler! Er ist doch auf dem Schloss mit meinem Mann. Butler, es war ein Irrtum. Es sind nicht die Schweden. Die Kaiserlichen sind hier eingedrungen. Der Generalleutnant schickt mich her. Er wird gleich selbst hier sein. Er soll nicht weitergehen. Er kommt zu spät. Gott der Barmherzigkeit. Was ist zu spät? Wer wird gleich selbst hier sein? Octavio und Ega eingedrungen? Verräterei, wo ist der Herzog? Oh blutige entsetzenswerte Tat. Was ist geschehen, Sehn? Was ist, um Gottes Willen? Drin liegt der Fürst ermordet. Euer Mann ist erstochen auf der Burg. Vlies des Fürstendegen. Befehlt ihr, dass man die Kanzlei... Hier steht er, der jetzt Befehle hat zu geben. War das die Meinung, Butler, als wir schieden? Gott der Gerechtigkeit. Ich hebe meine Hand auf. Ich bin an dieser ungeheuren Tat nicht schuldig. Eure Hand ist rein. Ihr habt die meinige dazu gebraucht. Ruchloser, so musstest du des Herrn Befehl missbrauchen und blutig grauenvollen Meuchelmord auf deines Kaisers heiligen Namen wälzen? Ich habe des Kaisers Urteil nur vollstreckt. Ich habe das Reich von einem furchtbaren Feinde befreit und mache Anspruch auf Belohnung. Habt ihr sonst einen Auftrag mir zu geben? Den stehenden Fußes reiß ich ab, nach Wien mein blutend Schwert von meines Kaisers Thron zu legen. Gräfin Terzky, muss es dahin kommen? Das sind die Folgen unglückseliger Taten. Es sind die Früchte ihres Tuns. Wer soll noch umkommen? Wer soll noch misshandelt werden? Der Fürst ist tot. Des Kaisers Rache kann befriedigt sein. Nichts von Misshandlung. Nichts von Rache, Gräfin. Die schwere Schuld ist gebüßt. Fassen Sie Vertrauen. Und übergeben Sie sich hoffnungsvoll der kaiserlichen Gnade. Ich vertraue mich der Gnade eines größeren Herrn. Sie denken würdiger von mir, als dass Sie glaubten, ich überlebte meines Hauses Fall. Wir fühlten uns nicht zu gering, die Hand nach einer Königskrone zu erheben. Es sollte nicht sein. Doch wir denken königlich und achten einen freien, mutigen Tod anständiger als ein entehrtes Leben. Ich habe Gift. Oh, rettet, helft! Es ist zu spät. In wenigen Augenblicken ist mein Schicksal erfüllt. O Haus des Mordes und Entsetzens. Was gibt's? Das ist das kaiserliche Siegel. Dem Fürsten Piccolomini. Wallensteins Tod nach dem gleichnamigen Theaterstück von Friedrich Schiller. Die Sprecherinnen und Sprecher in ihren Rollen: Friedrich Falk, Wallenstein, Paul Hoffmann, Octavio Piccolomini, Rolf Henniger, Max Piccolomini, Harald Bender, Graf Terzky, Kurt Haas, Illo, Ernst Ginsberg, Isolani, Fritz Albrecht, Butler. Alf Tamin, Rittmeister Neumann. Heinz-Dieter Eppler, Adjutant. Albert Florath, Oberst Wrangel. Hans Mahnke, Gordon, Kommandant von Eger. Fritz Rügammer, Devereaux, Hauptmann. Waldemar Dannenhaus, MacDonald. Willi Reichmann, schwedischer Hauptmann. Egon Clauder, Seni. Maria Wieke, Herzogin von Friedland. Elisabeth Flickenschild, Gräfin Terzky. Lieselotte Rau, Thekla. Heinz Reinke, Gefreiter. Franz Schawenka, Kammerdiener. Helga Wiedenbrück, Kammerfrau. Hans Treichler, Bedienter. An- und Absage, Frauke Vetter. Ton und Technik, Herbert Kara, Ingeborg Hasse. Komposition, Rolf Unkel. Hörspielbearbeitung und Regie, Leopold Lindberg. Eine Produktion des Süddeutschen Rundfunks aus dem Jahre 1955.